Unsere heutige Veranstaltung trägt den Titel Helden, Sklaven oder gut bezahlte Söldner, die Ökonomie des Profisports. Bevor wir sozusagen damit uns sozusagen dem konkret widmen, möchte ich gerne von Ihnen, Herr Schulze-Marmeling, mal wissen, was ist denn eigentlich Sport und worin unterscheidet sich denn Profisport und Amateursport und wie kam es eigentlich dazu, dass Menschen damit Geld verdienen, was andere als Ausgleich zur Arbeit so treiben? Also Sport ist von seiner Herkunft her eine englische Angelegenheit und prallte in Deutschland auch auf die Turnbewegung. Man findet es ja zum Teil auch noch in den Namen von Vereinen, wie dann das Turn- und Spielverein heißt, Turn- und Sportverein, diese beiden Strömungen, die es gab. De facto hat es dann später eine gewisse Turnerisierung des Sports gegeben und Sportisierung des Turns gegeben, aber ursprünglich waren das sehr gegensätzliche Konzepte. Bezeichnend für den Sport ist, weswegen man auch so ein bisschen sagt, er ist eine Erfindung der industriekapitalistischen Leistungsgesellschaft, der Wettkampf besser zu sein, Leistung auch messen zu können. Das ist etwas, was die Turner beispielsweise rigide abgelehnt haben, dieses Leistungsdenken und dieses Wettbewerbsdenken, weil sie damit auch moralische Verzerrungen verbunden haben, weil sie sagen, aller mögliche Unbill, später die Zuschauerausschreitung oder Spielmanipulation oder eben Geld im Spiel, das kommt alles letztendlich aus diesem Wettkampfdenken hervor. Und Sport bedeutet natürlich auch ursprünglich dann eben nicht nur Fußball, sondern Sport war auch Tennis, Sport war Pferdesport, auch viele Dinge, die eben von vornherein auch in England schon sehr frühzeitig auch mit Wetten verbunden waren. Nicht nur Fußball. Und ich selber komme aus einer, also mein Großvater war konservativer Burschenschaftler und durch Turner und hat Fußball völlig abgelehnt, für sich aus sozialen Gründen auch, weil das für ihn, also erst mit dem Fußball, wobei die Ursprünge völlig anders sind vom Fußball, werden wir darauf kommen, mit dem Fußball aufgewachsen als Proleten- und Polackensport im Ruhrgebiet. Wer das Ruhrgebiet kennt, weiß, dass die Städte dort sozial stark segregiert waren. Wir wohnten in einem Akademikerviertel und die Menschen, die eben sich unter Tage verdingten, wohnten in einem völlig anderen Viertel. Und da gab es keine sozialen Kontakte und Fußball war die Sache von diesen Menschen. Mit Fußball Geld verdienen, also wenn man da, wie kommt das? Ich glaube, dass die Wurzel des Professionalismus gar nicht ist, dass man damit Geld verdienen will, sondern dass man die Qualität von Sport, in diesem Falle Fußball, verbessern will. Und das bedeutet, ich brauche Zeit, um zu trainieren. Also die erste Form des Professionalismus ist eigentlich die, jemand trainiert und kann deswegen nicht mehr Vollzeit arbeiten und braucht Kompensation dafür. Braucht also Kompensation dafür, dass er vielleicht nur 4 Stunden arbeiten kann, weil er 4 Stunden trainieren muss. Und dann gut klar die Entdeckung, es wird angenommen von Menschen, es ist attraktiv, gerade aufgrund seiner Qualität attraktiv, es kommen Menschen zu diesen Sportereignissen hin und zahlen Eintritt, es lässt sich damit Geld machen und der Sport oder der Fußball kann eine Alternative bieten zum herkömmlichen Arbeitsalltag. Also wenn wir jetzt ein bisschen mal Geschichte zurückgehen und so Daten angucken, also in England sagt man, die ersten Fußballprofis hat es 1876 wohl gegeben. Legalisiert wurde der Professionalismus erst 1885. Schon in den 80ern, also kurz nach der Legalisierung des Professionalismus, stellt man fest, dass es in England 230 Fußballprofis gibt, die gar nicht aus England kommen, sondern aus Schottland kommen, aus dem Norden kommen. Also mit dem Professionalismus ist auch gleich die Wandlung von Spielern schon sehr frühzeitig verbunden. Das ist auch nicht neu, worüber wir heute diskutieren. Also diese Globalisierung im Fußballsport hat auf so einer regionalen Ebene schon sehr früh angefangen. Wir können das gleich nochmal für Deutschland auch sehen, was die 20er Jahre anbelangt, die ganzen Ungarn, die in Deutschland irgendwie gespielt haben. Es ist möglich geworden, zum Fußball vielleicht nochmal zurück. Fußball ist ursprünglich in England ein sehr elitärer Sport gewesen, der entstanden ist in den Public Schools. Also es wird hier immer viel darüber gerätselt, wo sind die Wurzeln des Fußballsports vor 2000 Jahren in China oder im Mittelalter in Italien. Ich sage, das ist alles schöne Geschichte, jeder will seine nationale Geschichte irgendwie erzählen, daran koppeln, aber de facto sind Public Schools in England entstanden, in den Eliteschulen und wurde erst zu einer Alternative für die Industriearbeiterschaft in England im Zuge der Einführung des freien Samstags in den 1860er und 1870er Jahren in England. Erst da war es überhaupt möglich für Arbeiter, diesem Fußballsport nachzugehen. Also die Football Association ist 1863 von einem sehr elitären Zirkel gegründet worden. Da hatten Arbeiter überhaupt nichts damit zu tun. Und es gibt dann ein ganz entscheidendes Datum, das so die Vorzüge des Professionalismus dann zeigt in der Fußballgeschichte. Das ist das FA Cup Endspiel von 1883. Also der FA Cup war der erste nationale, weltweit nationale Fußballwettbewerb. Ursprünglich nur von Old Boys Public School Teams ausgespielt, dann kamen mehr und mehr Arbeiterteams auch dazu. Und 1883 stehen sie diesem Finale gegenüber die Blackburn Olympics, ein Team, das bis auf einen Zahnarzt und auf einen Pappbesitzer ausschließlich aus Arbeitern besteht, und die Old Boys von Eton, die Public School Boys und ehemaligen Public School Schüler. Und Blackburn gewinnt. Warum gewinnt Blackburn? Weil sie einen Sponsor haben, einen Fabrikanten, der diesem Team ein einwöchiges Trainingslager bezahlt, woraufhin dann die Old Boys sagen, das ist aber höchst unfair, wie sie sich vorbereitet haben auf dieses Spiel, das soll alles nur Spaß sein. Die betreiben das professionell, der hat ihnen ein Trainingslager bezahlt und sie mussten in dieser Woche eben halt dann auch nicht ihrer Arbeit nachgehen, sie wurden dafür kompensiert. Und dann ziehen sich diese Gentlemen ja immer mehr aus dem FA Cup zurück. Und der Fußball wird professionell, er wird aber auch deswegen, er wird deswegen die FA, diese aristokratische Gemeinschaft, gestattet den Professionalismus, aber auch deshalb, weil sie befürchten muss, dass ansonsten auch die Qualität des englischen Nationalteams darunter leiden würde, wenn man diesen Druck nicht gibt. Aber gut, wie gesagt, der Anfang ist eigentlich immer der Wunsch nach Qualitätsverbesserung, nicht nach Geld. Okay, jetzt waren ja sozusagen, wurde ja schon ein bisschen erzählt, wie es entstanden ist in England. Jetzt war die Frage, können Sie uns vielleicht einfach mal in 10, 15 Minuten einen kurzen geschichtlichen Abriss über den deutschen Fußball, wie sozusagen der Fußball nach Deutschland kam und wie sich das denn so bis zum Faschismus hin entwickelte? Okay, das wird dann extrem kurz sein. Ja, oder wir können auch, nehmen wir auch gleich die Bundesliga mit rein. Ja, gut, dann werden wir nicht hinkommen, aber ja. Also in wir sind ja alle so ein bisschen aufgewachsen damit, dass Fußball ein Arbeitersport wäre. Das ist ursprünglich nicht so gewesen, sondern der Fußball ist ursprünglich eine eher elitäre Angelegenheit gewesen, ein Schülerspiel gewesen. Also viele Fußballclubs sind aus den Realgymnasien und entstanden in Deutschland, die neusprachlich sehr modern orientiert waren. Es war anfangs ein Spiel des modernen Bürgertums, das zum Teil auch sehr anglophil empfand, die also alles Mögliche aus England aufsogen, dieses Anglophile muss man auch bei ihnen mit modern übersetzen. Also ein typisches Beispiel dafür ist Walter Bensemann, vielleicht der bedeutendste deutsche Fußballpionier, Sohn eines jüdischen Bankiers aus Berlin, der dann auf eine Eliteschule nach Montreux geht, an Genfer See, dort mit dem Fußballspiel infiziert wird, weil viele Zöglinge der englischen Oberschicht besuchten die Fachschulen, die sie angesehenen Fachschulen in der Schweiz. Dort wird er infiziert mit dem Spiel, bringt das dann quasi rüber mit nach Deutschland, gründet diverse Fußballclubs, ist auch in einem Vorläufer vom FC Bayern München involviert, in der MTV von 1879. Gründet später den Kicker, ist bei der Gründung des DFBs dabei und so weiter und so fort. Und der Bensemann war durch und durch anglophil. Also man hat ihn auch, als in Karlsruhe tätig war und in so einer Fußballkluft dort herumlief, hat man ihn den Engländer in Narrentracht dann auch genannt. Also das war ein bestimmtes Segment des deutschen Bürgertums in Städten angesiedelt, das ein bisschen kosmopolitaner, anglophiler dachte, ein bisschen querdachte, moderner und mit diesen stringenten der Turnbewegung nichts anfangen konnte. Und dass wir in der Gründungsphase auch relativ viel Juden antreffen, deutschen Fußball unter den Pionieren, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Turnbewegung in ihrem Mainstream recht antisemitisch ausgerichtet ist und Juden dort zum Teil unerwünscht sind. Der Fußball war einfach offener, war weltoffener, sprach junge Menschen auch stärker an, gerade auch mit seinem Leistungs- und Konkurrenzgedanken, mehr als dieses etwas stupide Touren. 1900 wurde dann der DFB gegründet, eben unter Mitwirkung von Walter Bensemann, also das heißt 37 Jahre, nachdem der erste nationale Fußballverband Der Welt gegründet wurde mit der Football Association England, die einzige Fußballverband im Übrigen weltweit, der keinen Landestitel im Namen führt, weil die Engländer sind gar nicht davon ausgegangen, dass andere Länder in dieses Spiel nachmachen würden. Und die dachten, es wird nur einen Football Association geben, das sind wir. Sie hat auch gar kein Interesse an der Verbreitung dieses Spiels eigentlich. Und vielleicht ein Club, der ganz typisch für diese Phase ist des Fußballs, ist der FC Bayern München, der 1900 gegründet wird, in den Straßen um die Universität und Kunstakademie in München, der fast ausschließlich aus Kaufleuten, aus Künstlern, aus Akademikern besteht, wo man auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zum Ersten Weltkrieg, auch überhaupt nur mitkicken darf, wenn man das Abitur hat. Also Müller, Beckenbauer, Meier, die hätten damals überhaupt keine Chance gehabt beim FC Bayern. Der aber gleichzeitig auch sehr ambitioniert, sehr modern ist und sehr frühzeitig sich mit ausländischen Teams misst. Der schon 1910 dann auch ausländische Profis verpflichtet. Karl Perkana, der Torhüter, berühmte Torhüter von Glasgow Rangers, der nach München kommt, aus Wien stammt, nach München kommt, von Wacker zum Bayern, FC Bayern zieht und viel Handgeld kassiert und Geschäftsführer in einem Sportgeschäft wird in München. Das alles zu einem Zeitpunkt, wo Fußball offiziell in Deutschland noch Amateursport ist. Also der Professionalismus untersagt ist. Also in speziell Deutschland, Deutschland begeht auch im Fußball einen Sonderweg, in dem Sinne, dass Deutschland sich wie kein anderes Land in Europa mit dem Professionalismus extrem schwer getan hat. Also solche Vereine wie Bayern München dominieren die Fußballszene bis zum Ersten Weltkrieg, bürgerliche Vereine. Es ist auch noch kein Zuschauersport, also wenn da mal 4.000, 5.000 Zuschauer zu einem Spiel kommen, dann ist das richtig viel, ist das bemerkenswert. Das Ganze ändert sich schlagartig nach dem Ersten Weltkrieg. Also zum einen wird das ein Kapitel für sich im Ersten Weltkrieg hinter der Front zum ersten Mal quasi klassenübergreifend gekickt. Auch das Militär entdeckt die Vorzüge des Fußballs gegenüber dem Turnen. Entscheidender ist dann aber für die soziale Ausbreitung des Spiels nach dem Ersten Weltkrieg die Einführung des 8-Stunden-Tages und ab, glaube ich, 1923 auch gesetzlich und die Förderung des Sports durch die öffentliche Hand. Also das ist der Bau von Sportplätzen, von Stadien und so weiter. Das ist gerade in Weimarer Zeiten ja erhebliches passiert. Gut, auch nach dem Ersten Weltkrieg bleibt der DFB fest auf seinem Amateurstandpunkt mit dem Amateurstatut von 1920. Die Realität ist natürlich eine völlig andere. Vereine werben sich gegenseitig Spieler ab. Vereine werben sich Spieler dadurch ab, dass sie ihnen Arbeitsplätze anbieten, zum Teil Scheinarbeitsplätze anbieten, ihnen Handgelder geben und das alles wird von der DFB-Führung überhaupt nicht gern gesehen. DFB hat auch Probleme damit gehabt, dass der Fußball sich zu einem Zuschauersport entwickelt, also DFB-Führung und Felix Linnemann. Der DFB hat so diesen üblen Hang gehabt, dass er meinte, er müsse die Leute immer erziehen. Und was er am Profisport nicht gut fand, war, dass da so viele zugucken, die dann selber keinen Sport treiben. Also das zu einer moralischen Degenerierung des Volkes führt. Also der Felix Linnemann hat 1925 dann DFB-Präsident und einer der härtesten Gegner des Profisports bezeichnet den Profifußball als, ich zitiere mal wörtlich, untrügliches Zeichen des Niedergangs eines Volkes. Wie gesagt, die Realität ist eine andere. Ein Beispiel, auch mal wieder Bayern München. 1925/26 wird Bayern München süddeutscher Meister. Und die Spieler können ein Gehalt verdienen, also inklusive Prämien etc. Also in Monaten, wo es gut läuft, lag das etwas unter dem Gehalt eines Arbeiters. Aber sie gingen ja weiterhin auch noch ihrem Beruf nach. Also war das quasi ein Zubrot. Also es hat schon... Ihr Lebensstandard war besser der als eines normalen Arbeiters, eines einfachen Arbeiters, dank des Fußballs. Ein Opfer dieser Antiprofessionalismuspolitik des DFBs war der spätere Bundestrainer Sepp Herberger. Sepp Herberger ist 1922 gewechselt vom Waldhof Mannheim, dem Arbeiterverein in Mannheim, zum VfR Mannheim, dem bürgerlichen Verein, hat dafür 10.000 Mark kassiert. Und die Zusage erhalten, dass man ihm eine Trainerausbildung bezahlt. Und Sepp Herberger wurde dann vom DFB lebenslang gesperrt. Nach einem Jahr wurde dann diese Sperre auf ein Jahr reduziert. Also man hat eine regelrechte Hexenjagd veranstaltet auf Vereine und auf Spieler, die gegen den Professionalismus verstießen. Siehe Schalke 04, die wissen auch davon zu erzählen, die Schalker 1930 gesperrt worden, fast glaube ich die komplette Mannschaft, weil sie gegen den Amateurstatut verstoßen hatte. Hat zu einer großen Solidaritätsbewegung bei anderen Vereinen geführt, hat den DFB an den Rande der Spaltung geführt. In Köln gründete sich damals ein deutscher Verband, Fußballverband für Berufsfußball, der sogar um Anerkennung bei der FIFA ersuchte. An diesem Projekt waren Vereine wie Schalke 04 beteiligt. Also der deutsche Fußball stand damals vor der nationalsozialistischen Machtergreifung tatsächlich am Rande der Spaltung. Also ihm drohte eine organisatorische Spaltung, ein Amateurverband, ein DFB und auf der anderen Seite ein Profiverband. Nur mal zum Vergleich dann zu anderen europäischen Ländern, wie es dort gelaufen ist. Also das erste Land, ich habe gesagt, 1885 führt England den Professionalismus ein und 1888 gründet man die Football League, die erste nationale Fußballliga der Welt, die natürlich nur funktionieren konnte als Profiliga, allein schon aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands einer solchen nationalen Liga. Auf dem Kontinent ist das erste Land, man glaubt es kaum, das den Professionalismus einführt, 1924 Österreich. Und erster Profimeister wird 1924/25 der SK Hakoa Wien, ein exklusiv jüdischer Club. Viele Spieler haben von Hakoa haben später dann in den USA, in dort in Profiligen gespielt. Die Tschechoslowakei folgt 1925, Ungarn 26, Italien 1926. In Italien verdienten Spieler, die man aus Argentinien abgeworben hatte, die italienischer Herkunft waren, die dann zu Italiener erklärt hatten, in den 20er Jahren schon das Zehnfache im Monat eines Grundschullehrers. Spanien 1928, Frankreich 1933. Also das rund um Deutschland herum formierte sich der Professionalismus, nur Deutschland blieb eine Insel des Amateurismus. Man hat sich da wirklich mit Händen und Füßen gegen gewehrt, gegen den Professionalismus. Ein Beispiel, 1925 beschloss der DFB-Bundestag in Hannover die sogenannten Hannoveraner Beschlüsse, in denen es hieß, wir lehnen den Profifußball, Zitat, für alle Zukunft ab und dem der Spielverkehr mit ausländischen Profiteams eingeschränkt wurde. Da ging es speziell um die Profiteams aus Wien, Budapest und Prag. Es war damals hochattraktiv, gegen diese Teams zu spielen. Sie hatten einfach klasse Spieler in ihren Reihen. Diese Freundschaftsspiele gegen diese Teams mobilisierten erhebliche Zuschauermassen, spülten damit natürlich auch wieder Geld in die Kassen der Vereine. Und der DFB hatte einfach Angst, dass die Vorzüge des Profifußballs auch dem letzten hier in Deutschland irgendwie erkennbar wären. Und deswegen eben hat er Spiele gegen diese Profiteams untersagt, was letztendlich dazu geführt hatte, weil es dann ja auch die Nationalmannschaften aus diesen Ländern betraf, dass die deutsche Nationalmannschaft, das Leistungsniveau der deutschen Nationalmannschaft erheblich herabsank und dann waren ja auch 1928 beim Olympischen Fußballturnier eine ziemliche Pleite erlebte. Außerdem wurden vom DFB Ausländer, die in Deutschland spielten, mussten erstmal 1,5 Jahre vom Spielbetrieb fernbleiben, weil man natürlich wusste, dass so ambitionierte Vereine wie die Bayern beispielsweise an diesen Spielern interessiert waren, dass wenn die nach Deutschland kommen würden, natürlich hier hinkommen würden, um Geld zu verdienen, um sich als Profis zu verdienen. Und das versuchte man eben auf diese Weise zu verhindern. Man hat dann im Zuge der Jahre diese Beschlüsse dann gelockert, weil es auch nicht durchhaltbar war. Also bis dahin, dass man dann 1932 auf dem DFB-Bundestag grünes Licht für die Legalisierung des Professionalismus gab, unter Führung des DFBs, eben aus den Gründen, die ich schon genannt habe, es drohte die organisatorische Spaltung des DFBs. Also ein ganz großer Gegenspieler damals von Felix Lindemann, dem DFB-Präsidenten, war Kurt Landau, der Bayern-München-Präsident. Also Bayern-München war de facto ein Profiverein, genauso wie Schalke 04 auf andere Weise de facto ein Profiverein war. Ernst Kutzorra hat mal gesagt hat, 1927 spielte bei uns, also ging keiner bei uns mit einer körperlichen Arbeit nach. Es gab, kann man dem Verein ganz gut aufzeigen, so zwei unterschiedliche Formen von Professionalismus. Das eine war der Bargeldprofessionalismus, der wurde bei Bayern München betrieben und das andere war mehr der im Ruhrgebiet gängige, dass Spieler Scheinarbeitsplätze hatten, auf der Zeche oder irgendeinem Betrieb der der Schwerindustrie angestellt waren, offiziell. Also im Bergbau war beliebt, sie in die Lehrwerkstätten einzusetzen, da sind die unter Tage arbeiten mussten, aber de facto waren sie nicht da. Also wenn es hieß, wir haben wichtige Spiele, müssen trainieren, waren die nicht am Arbeitsplatz. Aber sie kriegten eben normale Gehälter. Damals der eine Rivale in Westfalen vor Borussia Dortmund war in 14 Jahren der VfL Altenbürge. VfL Altenbürge kam aus einem Ort von 3.500 Einwohnern, ist zweimal Vizemeister geworden in der Gauliga hinter Schalke 04. Wie war das möglich? Die hatten eine Zeche in Altenbürge. Arbeitsplätze auf der Zeche galten als relativ sicher. Sie warben mit diesen Arbeitsplätzen Spieler aus der Umgebung an. Diese Spieler haben de facto kaum gearbeitet, sondern haben morgens und nachmittags trainiert unter einem bekannten Wiener Fußball-Idol, Pepe Uridil. Der hat auch sein Geld gekostet. Der wurde also ganz eine Rapid-Wien-Größe, frühere Rapid-Wien-Größe. Der wurde dort angestellt bei der Zeche als Sportlehrer der Zeche. Der Sportplatz wurde gebaut von der Zeche. Also die haben unabhängig von dem Zuschauerzuspruch haben die de facto einen professionellen Fußballbetrieb damals aufgezogen. Und nur deswegen konnten sie, gut, sie konnten nicht wirklich mit Bayern, mit Schalke 04 konkurrieren, aber nur deswegen konnten sie zweimal Vizemeister in der Gauliga Westfalen werden. Gut, es war also der deutsche Fußballstand vor 33, vor der Legalisierung des Professionalismus, und dann kam die nationalsozialistische Machtergreifung und man hat die Uhr zurückgedreht. Und man behauptet immer, die Nazis hätten den Profisport verboten. Das stimmte aber nicht so. Also im Motorsport haben sie ihn beispielsweise nicht. Hitler war ja gerade Motorsportfan, aber der Professionalismus überhaupt nicht verboten. Was richtig ist, ist, dass es innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung Kräfte gab, die beinharte Amateursportbefürworter waren und diese Position auch mit antisemitischen Argumentationsmustern unterlegten. Also ein bekanntes Beispiel dafür war Guido von Mengden. Guido von Mengden war der publizistische Gegenspieler von Walter Bensemann, dem Fußballpionier, den ich schon genannt habe. Also Walter Bensemann hat den Kicker gegründet und der Kicker war anfangs nur im süddeutschen Raum verbreitet. Und der Kicker war mehr liberal, kosmopolitan, modern. Und Fußball und Leichtathletik, die Zeitschrift, die Guido von Mengden redigierte, war genau das Gegenteil. Und Guido von Mengden war, wie gesagt, ein beinharter Gegner des Amateursports, hat dann nach 1933 eine ziemlich beeindruckende Karriere hingelegt, ist DFB-Pressewart geworden. 36 Generalreferent des Reichssportführers Schammers von Osten und nach 1951 ging die Karriere dann weiter und noch steiler hoch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Olympischen Gesellschaft und 54 bis 63 Hauptgeschäftsführer des Deutschen Sportbundes. Ein anderes Beispiel war enger Mitstreiter von Guido von Mengden war der westdeutsche Fußballfunktionär Josef Klein, sehr früh Mitglied der NSDAP. Der, also gerade im westdeutschen Spielverband WSV war dieser Anti-Profi-Haltung besonders stark ausgeprägt, deswegen wurde ja, also Schalke 04 wäre wahrscheinlich in einem anderen Landesverband nicht Opfer dieser Politik in der harschen Form geworden, wie in Westdeutschland. Josef Klein veröffentlichte 1924 eine Kampfschrift unter dem Titel Treu, Deutsch, Tüchtig, alles mit T-Bit am Anfang, das waren die berühmten 3 T's, in dem gegen den schwachsinnigen Traum von der sportlichen Weltverbrüderung internationaler Fußballer agitiert wurde. Ich habe jetzt wörtlich zitiert und ich zitiere wörtlich den hemmungslosen Materialismus. Also dieser Amateurismus in Deutschland war ideologisch ganz sehr stark belastet. Also man konnte das nicht, man hielt das einfach für unmöglich, für moralisch absolut fragwürdig, dass Menschen für sportliche Darbietung Geld kassieren würden. Man hielt es für moralisch fast noch fragwürdiger, dass dann Leute dafür Eintritt bezahlen würden, dazugucken würden, anstatt selber Sport zu treiben. So, 33 dann, nationalsozialistische Machtergreifung, Machtübernahme, Neuorganisation des Sportes, Einführung des Führerprinzips, Zentralisierung der Verbände, was bedeutete Auflösung der Regionalverbände im DFB. Und da gab es zwei Störenfriede. Das eine waren die Süddeutschen, die pro Profitum waren, und das andere waren die Westdeutschen, die kontra Profitum waren, aber in so kontraproduktiver Weise, dass sie damit die Spaltung des Fußballs mehr raufbeschwört hatten. Felix Linnemann hat dann diese neue Position als Verbandsführer, die Einführung des Führerprinzips im deutschen Fußball dazu genutzt, zurückzukehren zum Amateurstatut von 1920, diesen einen Bereich sogar noch zu verschärfen und die Verfolgungsjagd, die Hexenjagd auf Spieler, die dagegen verstießen, auf Vereine, die dagegen verstießen, natürlich wurde weiterhin dagegen verstoßen, wurde fortgesetzt. Wir haben nur einen Machtwechsel im Fußball, dass Schalke 04 ja ganz stark hochkommt und das hat ein bisschen damit zu tun, dass durch diese Bestimmung, diese Amateurbestimmung, ein Verein wie Bayern München eben an Bargeld, an dem Verein, der diesen Bargeldprofessionalismus betrieb, stärker betroffen war als Schalke 04, die das so ein bisschen kaschieren konnten durch ihre Assoziierung mit der Schwerindustrie. Das hat sicherlich mit einer Rolle gespielt, warum Schalke 04 dann in dieser Zeit sechsmal deutscher Meister wurde, während Bayern München ja einen ziemlichen Absturz erlebte. Also Bayern München war 32 deutscher Meister und galt als modernster Verein, Verein mit großer Zukunft. Und dann hat Bayern München stark einerseits unter dieser Rückkehr zum Amateurstatut von 1920 gelitten und andererseits darunter, dass der sehr visionäre Präsident des FC Bayern, Kurt Landauer, der immer so als Gegenspieler von Felix Linnemann firmierte, den man auch für fähig hielt, die Führung eines modernen DFB zu übernehmen, war Jude und musste sein Amt abgeben. Und der Trainer der Meistermannschaft von Bayern München, Richard Dombey, einer der begehrtesten Trainer in Europa, der gleichzeitig auch Geschäftsführer war, de facto Geschäftsführer war von Bayern München, war ebenfalls Jude und emigrierte in die Schweiz und später dann nach Rotterdam, hat Feyenoord Rotterdam zweimal zur holländischen Meisterschaft geführt, hat den Holocaust in Rotterdam durch Konvertierung zum Christentum wohl überlebt, das ist das, was man bis jetzt feststellen konnte, war dann nach 45 nochmal Trainer bei Feyenoord, also eine absolute Größe im europäischen Fußball und auch viele jüdische Sponsoren hat der Verein damals verloren nach 1933. Deswegen also haben wir diesen absoluten Abstieg dann zum FC Bayern München, der ja nur noch einen Titel dann gewinnt in der Nazi-Zeit. Das ist den der südbayerischen Meisters. Ich weiß gar nicht, ob Sie ihn auf Ihrem Briefkopf heute noch aufführen. Gut, der deutsche Fußball hinkt also durch 12 Jahre Nationalsozialismus und diese Politik des DFBs völlig in der europäischen Entwicklung hinterher. Sie wären dann 1954 nichtsdestotrotz Weltmeister, was dann einige auch zu bestätigen scheint, dass es gar nicht so schlecht war mit dieser amateuristischen Haltung. 1934 bei der WM Italien waren sie Dritter geworden und feierten sich anschließend als Amateurweltmeister, weil der erste und zweite waren ja Profiteams und sie waren Amateure. 1936 bei der Olympiade dann die absolute Pleite, da haben sie gehofft, weil ja die ganzen Profis weg sind, dass sie dort olympisches Gold holen würden und haben dann aber 2-0 gegen Norwegen verloren. Das trainiert wurde von einem ausländischen Star des Fußballs der Weimarer Republik, Asbjørn Halvorsen, ein Norweger, der beim Hamburger SV gespielt hat, natürlich Profi war dort, trotz des Verbotes Professionalismus. Halvorsen war später übrigens im Widerstand gegen die deutschen Besatzer und hat auch im KZ eingesessen. Gegen die haben sie 0-2 verloren. Es war eins von zwei Länderspielen, bei denen Adolf Hitler zugegen war und das ihn dann grundlegenden Spaß am Fußball verdorben hatte, weil man ihm versprochen hatte, dass Deutschland gewinnen würde. Er wollte eigentlich zum Rudern hingehen, aber da hat man überredet, komm mal mit zum Fußball, das wird heute richtig gut. Und hier im Poststadion war es in Berlin und war aber überhaupt nicht gut. Und danach hat er den Spaß auch am Spiel, sofern überhaupt mal jemand anderen hatte, da verloren. Gut, 54 werden sie Weltmeister, das ist eine besondere Geschichte. Warum sie es werden, will ich jetzt mal auslassen. Es wird dann nach 45, wird die ganze Professionalismusdebatte natürlich wieder aufgenommen. Es wird der Vertragsspieler eingeführt, der so ein Konstrukt ist zwischen zwei Epochen. Der ist nicht mehr Amateur, ist noch nicht Profi, der kriegt erst 100, der muss, das heißt im Vertragsspielerstatut, er muss einen guten Leumund haben und einer ordentlichen Arbeit nachgehen. Fußball ist keine ordentliche Arbeit. Er verdient am Anfang 160 Mark, dann 220, schließlich 400 Mark. Es wird immer wieder verändert, dieses Statut. Und 1963 dann schließlich endlich die Gründung der Bundesliga. Also arg spät. Sogar die Holländer sind einige Jahre vorher dran, sind bereits in 50er Jahren dran mit der Gründung einer Profiliga. und das erste Lizenzspielerstatut, das aber auch eine Obergrenze einrichtet bei 1200 Mark. Also Ausnahmefällen 2500 Mark, aber im Prinzip durfte man nicht mehr als 1200 Mark verdienen und deswegen auch in der ersten Bundesliga-Saison relativ wenig Spieler überhaupt diese Option wahrnehmen, Vollprofi zu sein. Also die meisten Bundesligaspieler sind in der ersten Saison keine Vollprofis, offiziell. Warum 63? Zwei Gründe. Das eine ist, die Leute hauten ab ins Ausland, nach Italien vor allem. Horst Boots hat da schon in 50er Jahren 150.000 Mark im Jahr verdient, davon konnte man träumen. Aber es war noch was anderes interessant bei Italien, nämlich Italien war die gesellschaftliche Anerkennung vom Fußball erheblich höher als in Deutschland. Also während in Deutschland sich, so als Sponsoren, Getränkehändler und so weiter und so fort engagieren, ist das dann in Italien schon die Großindustrie mit den Agnellis, die schon in 20er Jahren bei Juventus Turin dabei waren und den Pirellis bei Inter Mailand. Also hat das Ganze ein ganz anderes Niveau und so ein Fußballspieler, dem kann das auch passieren, dass er am Abendessen mit Sophia Loren zusammensetzt, also was damals in Deutschland noch völlig undenkbar war, in solchen gesellschaftlichen Kreisen zu verkehren. Guter andere Grund war natürlich der, dass man gemerkt hat, dass man international an Konkurrenzfähigkeit einbüßt. Bei der WM 58 reicht es dann ja auch nur noch zu Platz 4, 62 die absolute Pleite in Chile, weswegen Herberg auch schon stark dann drängt auf die Einführung einer Bundesliga, die immer automatisch Profifußball bedeutet. Im Europapokal dominieren die romanischen Länder, also die ersten 7 Europapokal der Landesmeister werden von Real und Benfica, Real Madrid und Benfica Lissabon gewonnen und in diesen Ländern werden schon ganz andere Summen gezahlt, im Übrigen als in England. Also ich weiß von FC Barcelona hat schon in 20 Jahren, noch bevor der Legalisierung des Fußballs in Spanien, Profifußballs in Spanien, Summen gezahlt an Leute wie Zamora, den Keeper Zamora oder den Keeper Platko. Das war das 5-, 6-, 7-fache von dem, was man als Profi in England zu der Zeit verdienen konnte da. Gut, Bundesliga dann, Ökonomie der Bundesliga, das sind eben, wir haben zunächst die ganz einfache Vereinsstruktur. Man kann das vielleicht deutlich machen, so die Unterschiede zu heute, dass damals so ein Verein wie Borussia Dortmund oder Schalke 04, das Gros der Angestellten, der bezahlten Angestellten, waren die Spieler und die Trainer. Heute ist bei diesen Vereinen für das Gros der bezahlten Angestellten auf der Administration. Also bei beiden Vereinen, denke ich, arbeiten mittlerweile über 100 Leute, sicherlich deutlich über 100 Leute in der Administration. Bei Manchester United sind es heute 500 bis 600, die dort arbeiten. Also die Fußballspieler, obwohl der Kader größer ist, als er jemals war, sind die Fußballspieler dort in einer eindeutigen Minderheit. Weitere Station dann 71 Bundesliga-Skandal. Ich sage es jetzt mal einfach so, natürlich ist Schalke wieder dabei. Und nach vorne. Und gut, man merkt, wenn man sich anschaut, für was die Spieler da ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben, muss man einfach mal konstatieren, die Gehälter waren einfach viel zu niedrig. Und man lässt diese Obergrenze, das von England schon 1961 passiert, kippt man dann in Deutschland auch endlich weg und es darf so viel bezahlt werden, wie man will. Und es gab einen, wir haben eben schon darüber gesprochen, es gibt einen Artikel zu diesem Bundesliga-Skandal, Urteilen, also ohne diesen Bundesliga-Skandal zu rechtfertigen, dass da Spiele verschoben wurden, dass von Ulfert Schröder, einem für damalige Zeit sehr kritischen Journalisten, der in diesem Kontext um Klassenjustiz sprach, war, sagte, da haben Leute über diese Spieler gerichtet, die aus der Ober- und Mittelschicht kamen, die sich so die sozialen Nöte dieser Spieler, das hört sich jetzt komisch an, konnte von Fußballspielern, werden wir später nochmal zu kommen, gar nicht vorstellen können. Ne? Warum solche Leute dann bereit sind, so ein Spiel für ein paar tausend Kröten da zu verschieben. Das käme ihnen gar nicht in Sinn, weil sie es gar nicht nötig hätten. Aber da muss man sehen, weil vielleicht will man so ein bisschen jetzt den Dreh dann zu heute hin, wenn man sich die Gehälter zu der damaligen Zeit anschaut, dann waren in der Regel nicht dazu geeignet, damit eine Existenz für die Zeit nach dem Fußball aufzubauen. Und Und gleichzeitig hatte man, gut, viele Spieler hatten da so einen Beruf gelernt, aber man musste ja erstmal wieder in diesen Beruf reinkommen. Man musste irgendwie wieder eine Tätigkeit finden und war in der Regel davon Leuten abhängig, die dem Fußball dann zugewandt waren. Aber es ist auch heute noch so, wir reden über die Riesengehälter von Beckham, Schweinsteiger oder sonst wem. Aber wenn wir die Spielklasse ein bisschen runtergehen, ich habe da so ein bisschen Einblick, auch weil mein Sohn zwei Jahre im Garde einer Regionalligamannschaft war, wie es dazu geht. Da haben sie Leute, die professionell ihren Sport betreiben, die nicht nebenbei arbeiten können, die Gehälter bekommen, die sich dann erst im Alter von 20, 21, 22 fantastisch anhören. Vor allem in einer Universitätsstadt wie Münster, wo man mit Leuten zu tun hat, die kriegen 600, 700, 800 im Monat und ich sitze da abends mit meinen 2.000 bis 3.000 und kann natürlich schon ganz andere Sachen leisten. Aber es ist keine Perspektive damit verbunden. Wir haben heute die dritte und vierte Liga, sind Ligen, wo unglaublich viel Sozialfälle noch immer produziert werden. Es gibt in Münster einen Kreis von ehemaligen Preußenspielern, die treffen sich einmal im Jahr. Die haben es alle geschafft, weil sie alle nebenbei noch eine Berufsausbildung gemacht hatten, die dann sich immer nur darüber unterhalten, also was aus dem und dem geworden ist, die neuesten Sozialfälle unter ihren ehemaligen Spielkameraden aufziehen. Gut, ich weiß vielleicht noch einen letzten Dreh dann, heutige Zeit, ich denke ganz wichtig ist das Datum WM 1990 in Italien, wo Italien so ein bisschen zum Leitbild, kann man sich heute vorstellen, angesichts der ganzen Skandale, für den europäischen Fußball wurde, also nicht nur für Deutschland, weil dort der Fußball in einer, ich sag mal, nicht proletarischen Form präsentiert wurde. Also da waren liefen keine Schalmeienkapellen übers Gelände, sondern die drei Tenöre trällerten. Also in einer Form zelebriert wurden, die die besser gestellten Mittelschichten und auch Frauen einen besseren Zugang hatten als zu der Präsentation vor, wo man sich auch viel abgeschaut hat. Das Ganze noch in Stadien, die für die damaligen Verhältnisse relativ modern waren. Heute existiert das Leitbild Italien natürlich überhaupt nicht mehr, sondern existiert eher das Leitbild Bundesliga, Leitbild Premier League, daran orientiert man sich. Aber damals hat das einen ganz großen kulturellen Einfluss auf die Weiterentwicklung im Fußball gehabt. Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt, weil dann sollten wir zur neuen Zeit später kommen. Ja, ich meine, wir haben jetzt sozusagen die Entwicklung im Westen. Kannst du vielleicht ein paar Sätze sozusagen zum Ostfußball, wie sich das in der DDR entwickelt hat oder wo da die Unterschiede einfach waren zum Westfußball erzählen? Die Unterschiede waren sicherlich die, dass man nicht so viel verdienen konnte wie im Westen, aber gleichzeitig habe ich noch ein Interview mit Eduard Geier gelesen, gesagt hat, die Spieler waren schon sozial gut abgesichert, hatten ihr Auto, ihre Wohnung und ihr Gehalt. Jugendspieler mussten allerdings auch arbeiten, einige Stunden am Tag in Betrieben. Also es hat de facto dort auch eine Form von Professionalismus existiert, aber nicht in diesem Anführungsstrichen freien Maße, wie das in Deutschland der Fall war. Es hat beispielsweise, in bestimmten Sinne war die DDR aber auch professioneller aufgestellt. Also Hans Meyer hat mir nochmal neu das Beispiel erzählt von Carl Zeiss Jena, dass er sagte, dass er damals als sehr junger Oberligatrainer schon einen Sportpsychologen hatte bei Carl Zeiss Jena in Form des Vaters des Keepers Enke. Also Vater Enke war Sportpsychologe, damals bei Hans Meyer in Jena. Auch in den Jugend, viele der Jugendtrainer damals bezahlte Kräfte waren, was in Deutschland nicht der Fall war. In Deutschland war kaum ein Jugendtrainer in dieser Zeit eines Profivereins eine voll bezahlte Kraft. Also insofern waren sie schon in einer bestimmten Weise sehr professionell aufgestellt, aber mit einer klaren Obergrenze, so würde ich das mal nennen. Und was bemängelt wurde von Geier oder auch von Meyer war diese regionale Bindung der Spieler, dass also nicht möglich war, quasi Spieler abzuwerben. Also bestimmten Leuten war es natürlich möglich, aber bestimmten Vereinen, weil insgesamt eine sehr starke regionale Bindung der Spieler gab. Vielleicht da jetzt dann auch zur was passierte dann nach der Wiedervereinigung, dass man hat ja damals, was glaube ich sehr unglücklich war, diese der Politik war das 4 plus 2, im Fußball war das die 6 plus 2 Lösung. Also man hat zwei Vereine aus der ehemaligen DDR durften in die erste Liga rein, die dann auf 20 aufgestockt wurde, Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Hansa Rostock hatte nur deswegen, weil sie der letzte Oberligameister waren, hatten euch vorhin den Titel gewonnen und hatten auch gar nicht so richtig den vielleicht notwendigen Background dafür. Ich glaube, es gab damals 14 Oberligisten. also die in der ersten Liga DDR waren, das heißt, wenn es 14 waren, das heißt, dass 12 allein von denen schon in der Röhre reinguckten, und in die zweiten Liga wurden 6 Mannschaften aus der ehemaligen DDR aufgenommen. Also summa summarum heißt es, dass von den damaligen Erstligisten und Zweitligisten in der DDR 38 oder so Teams in die Röhre reinguckten, in die Röhre schauten. Und das bedeutete für die natürlich ein erheblicher Abfall, weil du jetzt plötzlich in unattraktive Ligen reinkamst, wo sich kein Sponsor oder auch die Zuschauermasse jetzt nicht so großartig für interessierten. Und Hansa hat sich dann ja auch, hat ja fulminanten Start gehabt, hat unter anderem, das wird jetzt wieder unseren Schalker freuen, Borussia Dortmund 5:1 weggeputzt in der Saison. Und die, ich meine, da ist dann später Vizemeister wurden Borussia Dortmund. Die Westpresse spekulierte ja sogar darüber, nach den ersten Spieltagen kann Hansa Rostock deutscher Meister werden. Gut, es hat verschiedene Gründe, warum es da nicht wurden. Zuschauerschnitt war, glaube ich, auch nicht so toll in Rostock, habe ich mal gelesen. Dresden sah es ein bisschen anders aus. Aber es fehlte so die, also da hat man, ich denke, da haben schon so Leute wie Eduard Geier dann auch recht, wenn sie sagen, es war keine Fusion. Bei einer Fusion wäre auch klar gewesen, dass natürlich das nicht eine 1:1-Fusion gewesen wäre, jetzt von jeweiligem Bevölkerungspotenzial, Größe und so weiter her. Es war eine Übernahme, und diese Form der Übernahme hat, glaube ich, den ehemaligen DDR-Fußball sehr stark geschwächt und hat auch dazu geführt, dass dann viele Spieler ja in den Westen gingen, also bis runter in den Landesligen im Westen. Also es ist ja völlig okay, ne, wenn ein Spieler sagt, ich will mit Fußball Geld verdienen, aber das kann dann irgendwas nicht stimmen, wenn diese Spieler dann zum Teil sogar die 6. und 7. Liga in Deutschland bevölkerten, in Westdeutschland schon bevölkerten, weil sich dort mehr Geld verdienen ließ als im Osten, oder ihnen auch die Perspektive geboten wurde, dann vielleicht auch nochmal beim Profiverein im Westen anzuheuern. Da hat schon eine gewisse Ausblutung des Ostfußballs stattgefunden, die letztendlich den Fußball insgesamt in Deutschland geschadet hat, weil eigentlich ist das... Also finde ich so ein bisschen ein Unding, dass wir heute keinen Verein aus der ehemaligen DDR in der Bundesliga haben, in der ersten Bundesliga haben. Das Schleswig-Holstein hat keinen Bundesligisten, ich denke, das kann man verkraften. Wir können auch nach Hamburg gehen. Das Saarland hat keinen Bundesligisten, das lässt sich wahrscheinlich auch noch verkraften. Aber Rheinland-Pfalz hatte letztes Jahr sogar 2, jetzt haben sie im Augenblick einen. Also jedes Bundesland der alten Bundesländer hatte eigentlich eine Erstligapräsenz aufzuweisen. Und zum Teil sogar sehr massiv, wenn man sich Nordrhein-Westfalen anschaut und die sogenannten, wir bleiben immer noch in dieser Terminologie, im Westen, 9 Bundesländer sind da nicht vertreten. Das ist, ich denke, das ist keine gute Geschichte. Also auch unter dem Gesichtspunkt, sei mal ruhig unter kommerziellen Vermarktungsgesichtspunkt, ist das, glaube ich, keine gute Geschichte, dass man dort keine Standorte hat. Wobei, ich finde da wieder so ein Beispiel für Red Bull in Leipzig ganz typisch. Also dieses ganze Red Bull-Modell, das kann überhaupt nur an 2 Orten der Welt funktionieren. Ja, das eine ist in New York, da funktioniert es auch so einigermaßen. Da habe ich übrigens an dem letzten Sommer Thierry Henry getroffen in New York beim V-Training von Red Bull. Hab dann meinen ADAC-Reiseführer signiert. Er war extrem gelangweilt, man merkte, er hat überhaupt keinen Bock dazu spielen. Er war den anderen auch dermaßen überlegen beim Training, es war... Er hat mir leid getan. Aber gut, der haut das hin, weil das da diese Form von Sportunternehmertum normal ist. Es gibt ja keine Traditionsvereine da im Major League Soccer. In Leipzig kann es, in Salzburg funktioniert es schon wieder nicht. Ich kenne Peter Hiballa, den Trainer der von der U21 von Red Bull. Wir haben letzte Woche zusammen Veranstaltungen gehabt, der jetzt zu Sturm Graz geht. Tierisch gutes Geld hat verdient hat bei Red Bull. Er sagt, dass die im Jugendbereich investieren, das glaubst du alles gar nicht. Das ist schon wahnsinnig, aber er sagt, du fährst eben durch die Stadt mit deinem Red Bull-Auto und alle hassen dich. Und wenn seine U21 dann in der dritten Liga spielte gegen Austria Salzburg und man gewann auch gegen Austria, sagt er, da waren 8.000 Leute im Stadion, 7.900 Austria-Fans und 100 Red Bull-Fans. Das macht irgendwie auch keinen Spaß für Dauer. Ding in Leipzig, also Leipzig kann das Fuß fassen, weil sie haben dieses Stadion, was sie irgendwie füllen müssen. Leipzig hat eine große Fußballtradition. Leipzig will sicherlich hochklassigen Fußball haben und sie haben eine lokale Szene, wo ich selber auch nicht mehr so ganz durchsteige, wer da mit wem und wann, die offensichtlich so ein bisschen abstößt und ja auch nicht so richtig auf die Füße kommt. Also da könnte es, ich möchte es eigentlich nicht, aber da könnte es funktionieren in Leipzig. Aber das ist dann auch, sagen wir, typisch für den Zustand im Osten, dass so ein Red Bull-Modell dann dort funktionieren kann. Und im Westen ist das ja völlig undenkbar, dass es irgendwo funktionieren sollte, Red Bull. Das so ja, kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, dass Schalke 04 von Red Bull übernommen wird? Ja, um diese Standorte geht es ja nicht, aber wenn irgendein Kuhkraft in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber da will Red Bull ja dann nicht hin. Red Bull will ja irgendwo hin, wo sie auch ein gewisses Potenzial haben. Ne? Also das, ich meine, was du jetzt sagst, ist, wir haben natürlich im Westen auch auf kleiner Ebene diese Vereine, ob das Oberneuland ist, bei Bremen oder sonst was. Oder ich habe jetzt, weil mein Sohn da mal da gespielt hat, weil ich mir das mal anguckt, kennt jemand Dornbach in Nordrhein-Westfalen? Dornbach in Nordrhein-Westfalen hat einen Zuschauerschnitt von 50 und einen Haushalt von 1,2 Millionen. Spielen in der NRW-Liga, weil ein Mensch von Bertelsmann, den man eigentlich Bielefeld unterstützen wollte, aber dann gab es ja einen Streit, da mal früher gespielt hat und einfach das Geld da reingibt. Also es ist ein völliges Kunstprodukt irgendwo, dieser TuS Dornberg. Aber solche Sachen gibt es ja viel im Westen, aber Red Bull ist ja ein Sportunternehmen, die interessieren sich dann wirklich für große Städte, für große Vereine, da kommen sie aber nicht rein, geht ja bei uns auch gar nicht so einfach mit der 50-plus-1-Regelung und so weiter. Und da bleibt dann nur sowas wie Leipzig irgendwie über. Und Leipzig ist ideal für sie, mit dieser etwas zerstörten, sag ich mal, desorientierten lokalen Fußballszene da. Und selbst in Salzburg ist es wohl so, dass Mateschitz da sagt, also Priorität ist Leipzig in Zukunft. Ja, mit denen wollen wir mal Deutscher Meister werden oder Champions League reinkommen, aber nicht mehr Salzburg da. Ja, unser der Titel der Veranstaltung ist ja auch die Ökonomie des Profisports. Wie kam es denn sozusagen dazu? Jetzt haben wir ja die Geschichte des reinen Fußballs mal abgehandelt. Wie kam es denn dazu, dass sozusagen so die Vereine so groß wurden, dass sozusagen aus Arbeitersportvereinen millionenschwere Unternehmen wurden? Ich denke einfach erstmal durch die Begeisterung der Massen für dieses Spiel. Dass dieses Spiel, ich habe es schon erwähnt, in 20 Jahren machte der Fußball dann diesen Quantensprung hin zum Zuschauersport, dass nicht mehr 4.000, 5.000 kamen, sondern 10.000 in die Stadien strömten und da auch ihr Geld ließen. Man diese Konkurrenz zwischen die ganz normale Konkurrenz zwischen Vereinen hat, ich will deutscher Meister werden, ich will besser sein als der andere, da muss ich dann Geld investieren, da muss ich mir den Spieler holen, da muss ich mir den Spieler holen und einen guten Trainer holen und den Spielern ermöglichen, möglichst viel zu trainieren. Und das bedeutet, dass sie gerne einen normalen, Anführungsstrichen, Arbeit nachgehen müssen. Ich muss sie also für ihre Tätigkeit bezahlen und diese Attraktivität. Und dadurch, dass der Fußball dann auch attraktiv eigentlich einfach war, er noch mehr Massen angezogen hat und noch mehr Geld reingespült hat in die Kassen. Wobei, das muss man auch ganz klar sagen, Fußballvereine sind keine normalen Unternehmen. Also als normales Unternehmen funktioniert meines Erachtens, können vielleicht weltweit 4 oder 5 Fußballvereine funktionieren, mehr auch nicht. Weil wenn ich ein normales Unternehmen bin, das Gewinn erwirtschaften will, dann müsste ich immer möglichst viele gute Spieler ausbilden, junge Spieler ausbilden, die dann verscherbeln. So, dann kann ich Transferüberschüsse erwirtschaften, aber dann bleiben ja auch irgendwann die Zuschauer weg. Und ich will das auch irgendwann nicht. Und meine Sponsoren wollen das auch nicht, dass ich immer sage, ich habe eine Bombenmannschaft haben, aber ich verkaufe die lieber, damit wir ein bisschen Gewinn hier machen werden. Also ich schraube meine Ambitionen absolut zurück. Das macht keiner im Fußball, das macht jemand unter Zwang, das macht keiner, weil er das wirklich irgendwie will. Also diese Strategie über Transferüberschüsse quasi Profite zu erwirtschaften, damit ein profitables Unternehmen zu haben, das funktioniert nicht. Und sowas ist ja auch unangenehm. Also irgendwie einer, der dann immer 11. oder 12. der Bundesliga wäre, der wäre ja auch für einen Börsengang, ne, so als, sagen wir, jetzt der nächste Schritt eines normalen kapitalistischen Unternehmens, wäre der völlig unattraktiv. Warum sollte man sowas tun? Warum sollte man will mit Triumphen verbunden werden und nicht irgendwie mit einer gewollten, Anführungsstrichen, Mittelmäßigkeit. Und also deswegen, diese ganzen Börsengänge von Fußballvereinen haben ja auch nicht funktioniert. Das einzige Beispiel, was funktioniert hat, aber sind ja auch mittlerweile nicht mal an der Börse, ist Manchester United. Und Manchester United ist ein absoluter Sonderfall, weil Manchester United hat alles, was du als Fußballverein haben musst, sag ich mal. Du hast die Tragödie mit dem Flugzeugunglück von 58. Dadurch ist Manchester in England erstmal riesig populär geworden und weltweit bekannt gewesen. Also ich habe mein erstes Stadion aus Lego, das ich gebaut habe, war Old Trafford. Ich habe Old Trafford damals nicht gesehen, aber ich wusste, wie es aussehen musste. Und es sah wirklich so aus, wie es gebaut hat aus Lego. Dann hast du den Vorteil der Geschichte des Empires. Den Vorteil des Mutterlandes des Fußballs, das weltweit immer mit England assoziiert wird, das ist die Wiege des Fußballs dort England. Die englische Sprache, ganz wichtig, auch bei der Auslandsvermarktung von solchen Vereinen. Die ganzen irischen Immigranten, das ist immer ein Verein unter irischen Immigranten gewesen, die weltweit verstreut sind und irgendwie mit Manchester United fiebern. Ich habe das selber in New York erlebt, da gibt es eine wunderbare Kneipe, die heißt Nevada Smith, da kann man 24 Stunden am Tag alle Ligen der Welt sehen. Der Besitzer ist ein Manchester United-Fan, Ire, der ausgewandert ist nach Australien und von da nach New York gesagt hat, ich kann ja nicht Manchester United gucken, ich muss diese Kneipe aufmachen. Und dann hat er festgestellt, da gibt es ganz viele Manchester United-Fans, weil es ganz viele Iren gibt in New York. Also ich war da am einen Morgen, um Bundesliga zu gucken. Mein Sohn ist Schalke-Fan, der musste um in das Spiel von Schalke in Hoffenheim, weil es dort verloren hat. Ja, gucken. Oder war Stuttgart? In Stuttgart war es. Gegen Stuttgart war das. Er hat verloren, glaube ich. In Stuttgart. Und guckt das um 10 Uhr morgens und am Vorabend waren 1000 Leute in der Kneipe, um Paul Scholes Testimonial geben, da zu gucken. Also, das ist. Und Manchester United gruppiert sich etwas. Die haben dann auch noch bewusst das Football-Club aus dem Titel rausgestrichen, weil sie einfach nur noch eine Marke sind und gesagt haben: USA Football-Club. Können die Leute vielleicht mit anfangen oder meinen, das wäre das andere Football, wo das irgendwie funktionieren kann. Bei allen anderen funktioniert das immer nur, um den Preis dann auch sportliche Ambitionen irgendwie zu opfern. Also auch beim FC Bayern München letztendlich irgendwo. Und ich meine, sowas wie Chelsea ist ja kein profitables Unternehmen. Da hat der Abramovich 1 Milliarden bis jetzt investiert in diesen Verein, der, wenn man sich das mal anguckt, da hat Stamford Bridge eine ganz kleine Nummer ist im Vergleich mit Barcelona oder Real Madrid. Das hat eine ganz andere Dimension. Aber er macht das ja nicht, um irgendwie Geld aus diesem Verein rauszuziehen. Das funktioniert auch gar nicht. Also irgendwann wird er jemanden finden, der, wenn er nicht mehr will, der ihm quasi das zahlt, vielleicht das zahlt, was er da reingebuttert hat, wenn er Glück hat. Aber er macht das ja aus anderen Gründen. Er macht das nicht irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen, dass er in diesen Verein da investiert. Das ist eine ganz bestimmte, ganz merkwürdige Form von, es ist ein kapitalistisches Business, wir bewegen uns in einem kapitalistischen Umfeld, aber es funktioniert nicht so richtig, es funktioniert nicht als profitables Unternehmen. Es gibt kaum einen Verein, der sportliche Ambitionen hat und schuldenfrei hat, wirklich schuldenfrei ist, oder sagen wir, der höchste Ambitionen verwirklichen kann. Also höchstens für einen kurzen Moment kann er das, nicht für einen längeren Moment. Also Real Madrid, Barcelona, die sind alle tierisch verschuldet, Uli Hoeneß hofft immer darauf, dass sie alle irgendwann pleite gehen, dann kommt der saubere FC Bayern München und räumt die europäischen Trophäen ab jedes Jahr. Aber wenn der Robben dann Elfmeter verschießt, muss man schon wieder ein Jahr warten darauf, dass es passiert. Und auch mit diesem Financial Fair Play, was jetzt diskutiert wird, wird es nicht passieren. Das ist, es ist ein subventioniertes Business, durch und durch subventioniertes Business, und zwar von der Kreisliga C an, behaupte ich mal. Also mit meinem Heimatverein TuS Altenberge, eine erste Mannschaft, die kostet uns im Jahr, Bezirksliga kostet die uns im Jahr, Trainer, Spieler und so weiter, 20.000 Euro etwa. Das kommt nicht durch die Mitgliedsbeiträge rein, nicht durch den Wissensverkauf rein, das kommt durch Bannenwerbung rein, durch Sponsoren, durch den Sponsorenpool etc. Das heißt, es ist kein Betrieb, der sich wirklich aus dem Spielbetrieb heraus irgendwie finanzieren kann. Und das kann heute sowieso kaum ein Verein noch. Das kann kein Verein noch. Ja, kommen wir sozusagen nochmal zum Staat sozusagen als Subventionsgeber zurück. Warum ist es denn so? Eigentlich müsste doch sowas von alleine laufen, weil es gibt ja das Ganze drumherum, was ich Merchandising, Fernsehrechte, die Eintrittsgelder. Eigentlich müsste doch zumindest in den ersten drei Ligen doch genug Geld da sein? Oder was ist sozusagen das Interesse von den Kommunen, vom Staat, da denn solche Millionen zu versenken? Also jetzt erstmal, warum läuft es nicht? Das hat natürlich stark auch mit den Spielergeldern zu tun. Und die schon astronomisch, zumindest bei einem Teil gestiegen sind. Also wenn ein Verein mehr Einnahmen hat, dann geht das normalerweise, da fließt normalerweise ein nicht unerheblicher Teil in die Spieler Spielergelder wieder rein. Dass man wieder neue, teure Spieler holt und die Agenten verdienen natürlich auch irgendwo dabei mit. Ich glaube, jetzt nehme ich mal das Beispiel Schalke 04. Da hat die Stadt Gelsenkirchen, glaube ich, vor 2-3 Jahren 24 oder 25 Millionen, da haben sie, glaube ich, nochmal da rein, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Irgendwie eine Summe jedenfalls. Wo dann, sagen wir, der Münsteraner Kaufmann, der lieber zum Reitsport geht und nicht zum Fußball, der hinter dem Kopf schlägt und sagt, mein Gott, die sind doch sowieso schon pleite, der Verein hat Schulden, die Stadt ist pleite, die gehen das hin. Ja, da muss man umgekehrt überlegen, was würde denn passieren, wenn Schalke 04 wirklich pleite gehen würde? Wer würde denn Gelsenkirchen noch kennen? Also man muss ja auch sehen, jedes zweite Wochenende fahren da 60.000 hin zum Spiel, davon kommen erheblicher Teil auch von auswärts angereist. Die lassen auch irgendwo da ihr Geld und sorgen dafür, dass diese Stadt, ich sag mal ganz platt, auf der Landkarte da bleibt. Das ist das Faszinierende am Fußball. Wenn man sich England mal anschaut, von den 92 League-Vereinen seit 1988 sind nur zwei insolvent gegangen. Natürlich waren viel mehr de facto insolvent, aber es hat immer irgendjemand gegeben, der diesen Verein gerettet hat. Und wenn es die Kommune war, die gesagt hat, also das geht nicht, dass jeder Profifußball, der Verein, der auch in der Stadt irgendwie repräsentiert, nach außen, die auch so ein bisschen, sag mal, am Lebensgefühl der Menschen mitstrickt, dass der vor die Hunde geht, das geht nicht, das muss verhindert werden. Also mit großen Bauchschmerzen buttern wir doch mal da rein. Und auch in Deutschland gibt es ja relativ wenig Beispiele von Vereinen, wenn man sich anguckt, wie ruinös sie zum Teil wirtschaften, die pleite gegangen sind. Nehmen wir ein Beispiel Borussia Dortmund, genau. Ich meine, Schalkes aktuellen Schulden sind deutlich höher als die damals von Dortmund. Und der Kicker hat damals groß aufgemacht mit 100 Millionen. Also wenn man sich einfach mal vorstellen konnte, 100 Millionen. Hat es noch nie gegeben im deutschen Fußball. Zu dem Zeitpunkt hatte Barcelona 250 Millionen und Real Madrid 350 Millionen. Aber das stört in Spanien keinen groß. Sind ja Schulden für den Fußball, also für einen guten Zweck. Dass man hat gesagt, Dortmund könnte vor die Hunde gehen und so weiter und so fort. Ich halte das alles für unsinnig. Diese Gefahr hat meines Erachtens nie wirklich bestanden, weil keiner, der weiß, welche Bedeutung dieser Fußballclub in dieser Stadt hat, der dieses Stadion sieht mit Fassungsvermögen 80.000, das lässt man doch nicht leer stehen, den Verein lässt man doch nicht vor die Hunde gehen. Da hätte es irgendjemand natürlich gegeben, der gesagt hätte, wir müssen gucken, dass wir diesen Verein irgendwie retten. Der DFB hat ja auch bei der Lizenzierung dann doch gleich zwei Augen zugedrückt, dass es irgendwie funktioniert. Also man würde solche Vereine wie Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund, Hamburger SV, die können Schulden bauen, noch und nöcher. Man würde die nicht vor die Hunde gehen lassen, weil sie einfach als wichtige kulturelle Institutionen ihrer Region, ihrer Stadt begriffen werden da. Also es wird sich immer irgendjemand finden, wenn es die öffentliche Hand ist, wird es ein Privatmensch sein, der sagt, das kann ich, da mache ich jetzt irgendwie mit. Also die rette ich da. Und das, also wie gesagt, in anderen Ländern sind ja, in der Premier League sind ja die Schulden, dagegen sind wir in Deutschland ein geordnetes Geschäft, sind die Schulden ja erheblich höher als bei uns. Und auch dort in der Premier League passiert das einfach nicht. Also Manchester United ist ja auch durch die Glazer-Übernahme hoch verschuldet. Die mussten ja Kredite dafür aufnehmen, die sie auf den Verein abgewälzt haben. Deswegen, sagen wir, ist auch Manchester City dieses Jahr Meister geworden in England. War nämlich Herr Ferguson darf das auch nicht zugeben, weil er mit Herrn Glazer seine irischen Freunde, mit denen er sich verkracht hatte, aus dem Verein rausgetrieben hat. Konnten sie auf dem Transfermarkt nicht so tätig werden wie Manchester City. Bei Manchester City sind ja, wie wir mal so platt sagen, die Scheichs drin. Diese Familie aus Dubai hat ein Privatvermögen von 680 bis 800 Milliarden Euro. Also dagegen ist Abramovic, der auf 10 bis 13 Milliarden geschätzt wird, relativ arm. Und wenn die dann 400, oder wenn die eine Milliarde reinpumpen bei Manchester City, das sieht man auf deren Konto ja gar nicht. Und das ist ein Traditions-, also das kommt ja dazu jetzt im Fußball, dass ja also sowohl russische Oligarchen, aber nicht nur die, auch arabische Geschäftsleute und die ganzen Familien dort die Attraktivität des Profifußballs erkennen und irgendwie da mitmischen wollen und das Ding natürlich die Subventionierung noch weiter in die Höhe treiben. Also Manchester City funktioniert ja nun überhaupt nicht nach normalen unternehmerischen Gesichtspunkten mehr. Also das Konzept, dass quasi Fußball so eine Art Mäzenatentum ist, also der reine Zuschuss, das also unter den ökonomischen Gesichtspunkten funktioniert das vielleicht so für gerade so Scheichs oder eben große Unternehmen oder die Forscher, die wir vielleicht auch vor allem. Aber ich würde halt schon sagen, dass wenn die Kommunen eben einsteigen und dann Bürgschaften oder so geben, dass für die Kommunen ja schon eben auch ökonomische Gesichtspunkte drin spielen. Also Hansa Rostock ist ja jetzt in der Region eben fast weitergegangen und da wurde es halt auch sehr schön vorgerechnet, dass der Verein alleine im Jahr, glaube ich, selbst schon 2,5 Millionen Euro Steuern zahlt, dann die Zuschauer eben, wenn sie anreisen, halt nicht nur Fußball gucken, sondern eben auch so einen Durchschnitt von 50 Euro in der Stadt lassen und das natürlich dann auch entsprechend wirtschaftlich sich in den Haushaltskassen niederfinden. Also ich würde auch als Rostock, also mit ihren ganzen Standortproblemen und sonst was, würde ich denke ich, ist es absolut vernünftig zu versuchen, Hansa zu retten und das Angebot Profifußball in Rostock dazu überlassen. Also unter allen Umständen wir das machen. Wir sprachen eben kurz drüber in Münster eine ganz interessante Diskussion, weil Münster ist ja so ein bisschen besonders gestrickt, was man ja schon daran sieht, dass der Tatortkommissar von Münster mit dem St. Pauli-T-Shirt ausgerüstet ist, nicht mit dem Preußen Münster-T-Shirt. Da muss ja einfach eine Stadt sein, das geht irgendwie nicht, da müssen wir irgendwie ändern. In Münster gibt es eine sehr große Fußballbegeisterung. Also die haben für die dritte Liga da wirklich einen sehr guten Schnitt und die sind ja damals aus der zweiten Liga abgestiegen mit dem höchsten Schnitt, Zuschauerschnitt hinter den beiden Aufsteigern Schalke 04 und MSV Duisburg. Und da gibt es aber sehr konservative Menschen, die so eine, wie soll ich mal sagen, so eine soziale Distanz im Fußball pflegen. Die sagen, wir machen Pferdesport und sonst ist alles, vielleicht gehen wir noch zum USC Volleyball hin, aber dieser Preußenpöbel, dieser Fußballer, gehen wir da nicht hin, die gehen wir nicht hin ins Stadion. Und sie schaffen es auch nicht so, die traditionelle Kaufmannschaft in Münster, wobei die ohnehin ziemlich ausgestorben ist, durch die ganze Filialisierung, da irgendwie da großartig hinterzubringen. Und da gibt es die Debatte, das Preußenstadion hat einen Rasen, der ist seit, glaube ich, 1950 nicht mehr ausgetauscht worden. Der muss ausgetauscht worden und da sagen jetzt Preußen Münster, das ist völlig vernünftig als Verein, dann lass uns gleich eine Rasenheizung darunter bauen. Und diese Toilettencontainer können wir da vielleicht in der Kurve auch noch wegmachen. Da gibt es einen Riesenstreit drum. Also auch die Grünen sind völlig gespalten an dieser Frage. Es gibt einen Teil beim Grünen, der sagt, wir subventionieren auch das Theater, wir subventionieren dies und dies und dies alles in der Stadt. Da gehen so und so viele tausend Menschen im Jahr hin zu Preußen Münster. Das ist eine städtische Immobilie, das Stadion. Natürlich ist die Stadt in der Pflicht und abgesehen davon nutzt es der Stadt Münster, wenn dieser Verein mal in der zweite Bundesliga aufsteigt und dann am Wochenende auch immer irgendwie im Fernsehen zu finden ist. Und dann kriegen wir vielleicht auch einen anderen Tatortkommissar oder Herr Thiel konvertiert zu Preußen Münster rüber. Und anderen ist das völlig fern. Die haben überhaupt kein Problem damit, dass das Theater dort, die kommen mit ihren, ich weiß, was sie im Jahr kriegen, ist ein ziemlich horrender Betrag, kommen die jetzt nicht mehr klar, weil die Gehälter der Schauspieler sich erhöht haben, ne, durch Tarifverhandlungen. Also die mokieren sich über diese Gehälter der Spieler. Aber bei den Schauspielern kommen sie dann nicht auf die Idee, das dann auch zu problematisieren, was ich auch in Ordnung finde. Ich bin ja auch dafür, dass das Theater da subventioniert wird. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn die Stadt Münster sagt, also müssen diese städtische Immobilie, Preußenstadion, müssen wir mal irgendwie auf moderneren Stand bringen. Weil passt auch nicht zu Münster. Es ist so verrottet, das Ding. Das passt genauso wenig zu Münster, seinen Ansprüchen wie der Bahnhof. Der Bahnhof wird jetzt ja umgebaut. Preußenstadion hoffentlich bald auch. Also das ist, da merkt man, da gibt es so eine soziale Abneigung dann auch gegenüber diesem Fußball und diesem Verein, wahrscheinlich spezifisch auch für diese Stadt, wo andere Städte ganz anders agieren. Die Stadt Essen gibt Rot-Weiß Essen einen erheblichen Betrag dafür ein neues Stadion, weil die Stadt Essen richtig, finde ich auch irgendwie verständlich, sagt, wir wollen uns über diesen Profifußball, und Rot-Weiß ist ja auch ein großer Traditionsverein, irgendwie positionieren, auch als Stadt. Wo witzigerweise dann der Regierungspräsident, die Bezirksregierung in Münster dann sagt, bei Preußen, ja, bei Essen kann man das machen, weil die spielen vierte Liga, sind Amateure, deswegen können wir den Stadion bauen. Aber Preuß ist dritte Liga, ist ein Profiverein, deswegen können wir denen kein Stadion bauen. Ich meine, dass Rot-Weiß Essen, die Stadt Essen deswegen ein Stadion baut, damit dieser Verein wieder in die erste Liga kommt, das kommt dem der Bezirksregierung auf sich nicht in den Sinn. Aber wir werden, ich meine, ich finde das auch berechtigt, dass man über Subventionen für Profifußball diskutiert. Da muss ja Profifußball sich auch gefallen lassen angesichts dieser horrenden Spielergehälter heute. Aber ich finde, es wird zum Teil nicht ehrlich diskutiert, wenn man sich anschaut, was sonst alles noch subventioniert wird. Wir haben ja jetzt sozusagen, es waren mehrfach die Spielergehälter, dass sie sozusagen so horrend gestiegen sind. Wie kam das sozusagen, oder gab es noch was anderes, auch sozusagen die Konkurrenz um die einzelnen Spieler, wie es dann zu so hohen Spielergehältern kam? Gab es sowas mal wie kollektive Arbeitnehmerinteressen im Profifußball, also sozusagen hier in Deutschland oder auch international, oder war das immer so, dass sozusagen jeder Spieler das über seinen Manager selber regelt? Und halt sozusagen die Frage, gab es im Fußball mal ein bisschen nicht nur Kampf um den Klassenerhalt, sondern auch mal Klassenkampf? Es gibt das berühmte Beispiel aus, um dem letzten anzufangen, aus England. Ich sage, typischerweise hat sich das in Manchester zugetragen, weil Manchester immer eine Stadt war, die einen gewissen Hang, positiven Hang zum Radikalismus und zum Neuen hatte. Also Manchester ist die Stadt, wo der Gewerkschaftskongress gegründet wurde, ist die Stadt, wo die Suffragettenbewegung ihren Ursprung hatte, wo der liberale Guardian als Zeitung gegründet wurde, war Ausgangspunkt der industriellen Revolution, aber hat auch die stärkste Freihandelsbewegung gehabt in England, hat die Statisten gehabt und was ich was alles. Und in Manchester hat sich 1907 die erste Spielergewerkschaft der Welt gegründet, die Professional Football Association, und diese Professional Football Association wollte vor allem, angeführt von einem Manchester United-Spieler, Billy Meredith, wollte vor allem die Abschaffung der Obergrenzen. Also bis 1901 gab es keine Obergrenzen im britischen Profifußball für Gehälter, und 1901 hat die FA sie dann eingeführt, weil sie da Auswüchse befürchtete. Und bisschen interessant auch jetzt mal, sagen wir mal, bezüglich der Klassenlage von einem Profisportlern ist, dass die Football Association sich natürlich total dagegen gewehrt hat am Anfang, also mehr als manche Vereinsführung im Übrigen. Vor allem, also eine Sache war ja vor allem Dorn im Auge, dass Meredith und seine Mitstreiter wollten, dass diese Profifußballer-Gewerkschaft dem Dachverband der General Federation of Trade Unions beitritt. Dies hätte impliziert die Möglichkeit von Solidaritätsstreiks mit anderen Arbeitsbereichen. Also sagen wir, die Bergarbeiter streiken und die Fußballer erklären, wir spielen am Samstag nicht, aus Solidarität mit den Bergarbeitern. Das Streikrecht für die Fußballer selber natürlich auch. Und gut, da hat die Football Association damals gesagt, wir sind nicht dazu bereit. Die Spieler waren alle, die Mitglied waren dieser neuen Gewerkschaft, wurden ausgesperrt von ihren Vereinen, auf Geheiß der FA, durften nicht spielen erst. Man war da zu einem Kompromiss bereit, Anerkennung der Gewerkschaft, wenn Verzicht auf das Streikrecht und wenn nicht Mitgliedschaft in der General Federation of Trade Unions. Und Meredith war sich damals ziemlich sicher, wenn wir jetzt eine Umfrage machen unter den Mitgliedern, unter dem Profifußball, die werden mit klarer Mehrheit entscheiden, dass wir dem gewerkschaftlichen Dachverband beitreten, aber es ist genau das Umgekehrte ist der Fall gewesen. Die Mehrheit hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Also offensichtlich hat man sich nicht so im selben Maße als Arbeitnehmer und Gewerkschafter irgendwie geführt, wie jetzt ein Bergarbeiter oder ein Arbeiter in einem Stahlwerk. Ich denke, heute läuft viel über, es gibt in Deutschland ja eine Spielervertretung, die VDV, die Vereinigung der Vertragsspieler, die die Interessen der Spieler wahrnimmt, ihn auch bei in Prozessfällen dann Anwälte finanziert, bereitstellt. Aber insgesamt ist das, glaube ich, schon sehr stark individualisiert. Und da kommen die Berater ins Spiel, wo ich einfach sagen muss, aus den Einblicken, die ich habe, dass du ohne einen Berater überhaupt keine Chance hast im Profifußball. Du musst jedem jungen Spieler eigentlich empfehlen, dass er sich einen seriösen Berater nimmt. Weil du als 18-, 19-, 20-Jähriger völlig damit überfordert bist, wenn du Vereinsvorständen gegenüber sitzt, die ziehen dich über den Tisch. Und weil einfach für den Vertrag, den du hast, für den Verein, wo du spielst, der Berater die aufschlaggebende Kraft ist. Also ich habe das ein bisschen beobachten können, auch eben bei Preußen Münster, auch da bei meinem Sohn, was da so gelaufen ist. Die besten Verträge, wer da ohne Berater aufgetaucht ist auf der Geschäftsstelle, der hatte keine Chance. Der kriegte keinen guten Vertrag. Wer mit Berater da aufgetreten ist, der kriegte einen guten Vertrag. Oder jedenfalls einen akzeptablen Vertrag. Der Berater schaut auch durch bestimmte Sachen viel mehr durch. Also ein ehemaliger Jugendspieler von mir, ich habe eine Jugendfußballmannschaft mal trainiert, wo einer spielt zweite Liga, einer dritte Liga. Der war da als Borussia Dortmund A-Jugend und kam dann raus, hat dann noch U23 gespielt bei Borussia Dortmund und wollte dann von Dortmund weg, wo er ja Schmelzer ja auch beim Profi seine Position bereits besetzte und dann gut, Preußen Münster war an dem interessiert und die haben ihn dann, der hat ja gar nicht durchgeschaut, die haben dann gesagt, ja, die müssen alle auch ihre U21, U23 Kontingente da erfüllen an Spielern und deswegen waren sie an ihm interessiert, quasi nur um den Kader aufzufüllen, aber nicht, dass er wirklich da spielen sollte. Und das hat der Berater aber durchschaut und ist dann nach Sandhausen gegangen, ist er Stammspieler und verdient das dreifach von dem, was er bei Preußen Münster verdient hätte. Das hätte er ohne Berater nicht auf die Reihe gekriegt, sowas. Da wäre er über den Tisch gezogen. Und diese Berater ziehen natürlich auch nochmal ganz schön viel Provision rein. Da ist natürlich ein bisschen das Problem, dass ein Berater eventuell das Interesse daran hat, dass ein Spieler möglichst viel den Verein wechselt. Also der Berater von Herrn Anelka, der muss ja tierisch verdient haben. Das ist ja der Spieler, der am meisten Transferkosten bis jetzt weltweit verursacht hat durch seine immer sehr lukrativen Wechsel. Also ein Berater muss, weil es dann ja immer mit jedem neuen Vertrag auch wieder eine Provision für ihn gibt, muss eigentlich Interesse daran haben, wenn er nicht so ganz seriös ist und nicht nur an die Interessen des Spielers denkt, dass dieser Spieler möglichst viel den Verein wechselt. Aber die Interessen sind heute weitgehend individualisiert, weil die Unterschiede auch so riesig sind. Ein Herrn Schweinsteiger hat andere Probleme als ein Drittliga- oder Viertligaspieler. Also ein Schweinsteiger wird nicht irgendwie, wenn er nicht völlig blöd ist, über den wird nicht das Damoklesschwert eines Sozialfalls irgendwie mal herschweben. Also ein Spieler, der in der dritten Liga oder in der Regionalliga, sagen wir, 3.000 Euro kriegt, ja, der befindet sich auf einem völlig anderen Level als jemand, der in der Bundesliga 4,5 Millionen kriegt. Da gibt's, und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, so wirklich Spielerinteressen kollektiv zu organisieren. Die Unterschiede sind da einfach viel zu groß. Sozusagen, angesichts des Voranschreiten der Zeit, sozusagen würde ich mal eine letzte Frage formulieren. Wie denken Sie, geht denn das jetzt weiter mit der Kommerzialisierung des Fußballs? Es ist ja sozusagen ein Graus der Mehrheit der eingefleischten Fußballfans, als es immer kommerzieller wird und so. Verlieren so Marken, also Fußballmannschaften als Marken, ihren Wert, wenn es sozusagen sich immer mehr angleicht? Oder in welche Richtung wird der Profifußball hier wie auch international gehen? Wird das alles recht einheitlich werden, nur die Namen sind verschieden? Oder wird man trotzdem immer noch individuelle Markenkerne haben, die so Vereine darstellen? Also wenn man marktwirtschaftlich, wir sind ja gar kein großer Freund der Marktwirtschaft, aber wenn man marktwirtschaftlich klug agiert, dann lässt man zu, dass jede Marke ihre eigene Identität hat und das nicht sich so generalisiert. Ne? Also ich denke, dass ein Uli Hoeneß durchaus clever war, als er gesagt hat, wir retten den FC St. Pauli. Also nicht nur im Sinne einer Verbesserung des Images seiner Person, sondern auch, er hat damals gesagt, wir brauchen eine bunte Liga. Also wir brauchen Vereine, die sich unterschiedlich definieren. Wir brauchen den FC Bayern als Hassobjekt und als angeblich elitären Verein. Wir brauchen Schalke 04 als den angeblichen Arbeiterverein, der wieder in einer ganz anderen Weise Emotionen mobilisiert als FC Bayern München. Wir brauchen den FC St. Pauli als den vermeintlich alternativen Verein. Wir brauchen den Freiburg als Verein, der ganz stark auf Ausbildung setzt, der also mit weniger Kapitaleinsatz relativ gesehen sogar mehr erreicht als der FC Bayern München, so muss man es mal sagen. Das alles brauchen wir, das alles muss irgendwie bunt werden, bunt bleiben und das funktioniert ja auch. Also es funktioniert noch, wollen wir mal so sagen. Das ist, man sagt ja immer, dass wir eine zu große Ungleichheit in den Ligen haben. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß nicht, ob wir diese Ligen wie in diese geschlossene Gesellschaft wie in den USA wirklich haben wollen. Also diese Major League Soccer in den USA ist auch ein bisschen uninteressant, weil diese Mannschaften ziemlich fade sind. Da gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Spielern, glaube ich zwei, die dürfen mehr verdienen. Das sind dann so Strahlemänner wie Beckham oder Thierry Henry bei Red Bull New York. Aber ansonsten gibt es da wenig Reibungspunkte. Und die Liga lebt ja auch davon, dass das gibt es im Handball nicht, das gibt es nur so im Fußball, dass ein Bayern München, sagen wir mal, als Weltpokalsieger beim FC St. Pauli stolpern kann. Das kann passieren. Und selbst in Spanien, wo diese absolute Dominanz haben von Real und vom FC Barcelona, stellen wir fest, wenn die Levante fahren oder Getafe, da können die richtig mal Probleme kriegen. Da kommen die auch manchmal nur mit 1:1 nach Hause. Wobei diese Liga ist ein bisschen fragwürdig, finde ich, die werden mir zu langweilig dort. Aber es gibt so eine, die Faszination ist sicherlich in der Bundesliga momentan am größten, weil die höchste Durchlässigkeit hat. Wobei bei uns auch nicht der SC Freiburg wird nicht deutscher Meister werden in den nächsten 10 Jahren, da lege ich mich fest. Und auch Hannover 96 nicht, wenn man nicht die 50+1 Regelung, was der Kind gern möchte, kippt. Aber es lebt irgendwo. Die Frage ist, ob das weiter so expandieren kann. Da bin ich skeptisch. Das wird nicht, also wir werden keine nächsten, im Manchester überlegen sie jetzt auf 90.000 auszubauen. Ich glaube nicht, dass wir den Hype so weit drehen können, dass wir quasi die nächste Stadionmodernisierung einhalten müssen, wo wir alle Stadien ein Drittel aufrüsten müssen, noch was Kapazitäten anbelangt. Was ich wichtiger finde, um mal so auf die Politik zu kommen, ist, was mir hier in Deutschland total fehlt bei so einer Politik ist. Ich finde wichtig die Frage, wie finanzierbar ist der Fußball beispielsweise für die Fans? Wir haben jetzt nach diesen Düsseldorf-Geschichten eine Diskussion um die Versitzplatzung. Plötzlich kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung. Weil in England ist jetzt alles so friedlich und klasse ist, das stimmt. Sie haben wirklich darüber auch so ein paar Sachen aus dem Stadion rausgekriegt, die auch okay sind. Aber in England hat man momentan auch eine Diskussion darüber, ob man nicht die Stehplätze wieder zulässt. Also in Barty Bice hat, glaube ich, Glasgow Rangers hat, glaube ich, beantragt, in Arsenal London, wo totale Friedhofsstille immer herrscht, im neuen Stadion hat das auch. Also was machen wir? Wir haben der Fußball ist, wir haben ihn upgraded, also wir haben jetzt Leute im Stadion drin, die mehr Geld bringen, wir haben auch mehr Frauen drin, es ist alles irgendwie ziviler, bunter und so weiter und so fort geworden, es ist nicht mehr so dieser Arbeitersport. Wir lassen auch Leute zusehends draußen. Also in England ist das eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn ich Eintrittspreise wie bei Chelsea angucke, die fangen bei 45 Pfund an, muss man einfach sagen, dass für junge Leute dieses Unternehmen nicht mehr finanzierbar ist. Und in Dortmund hat man damals mit der Südtribünenausbau, da hat der Niebaum mal eine strategisch sehr gute Entscheidung getroffen. Der hat sich nämlich ganz einfach gesagt, junge Menschen haben nicht so viel Geld, die wollen auch sich frei bewegen auf den Rängen, die wollen da nicht so reguliert irgendwie sitzen. Die wollen sich kulturell austoben, die holen wir der Südtribüne rein. So, und dann hat man irgendwann so ein Alter erreicht, wo man von der Südtribüne wandelt auf die Sitzplätze und irgendwann hat man auch dieses Alter überschritten und dann geht es wieder raus aus dem Stadion Richtung Friedhof. Und dann hat man so einen ständigen Kreislauf quasi von Publikum in diesen Stadien drin. Und das, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich, in England hatte man das, glaube ich, vor der 97er General Election, da hat es sowas wie ein Fußballmanifest gegeben, das Labour, ich glaube, es haben damals Leute, Mark Perryman von Philo Football und andere geschrieben, wo die einfach mal für die Politik mal so ein Manifest formuliert haben, wie soll der Fußball, wie soll die Premier League, wie soll der Profifußball eigentlich in England zukünftig aussehen? Was machen wir in Sachen Eintrittspreisgestaltung? Wie soll das mit Stadien aussehen? Wie sieht das mit Fan-Mitspracherecht aus? Was können wir da als Politik fordern? Dass die Fans irgendwie, gerade weil diese Vereine immer mehr Unternehmen werden, dass die Fans irgendwie noch ein Mitspracherecht dabei haben. Wie sieht das mit Gehaltsobergrenzen Spieler? Das halte ich für völlig unrealistisch, aber egal. Kann man ja auch erörtern, so ein Manifest. Das würde ich mir eigentlich mal wünschen, dass so die Politik sich das mal, eine politische Partei oder mehr politische Parteien sich einfach mal sagen, wir konsultieren Fans, wir konsultieren Vereinsfunktionäre, wir konsultieren Verbandsfunktionäre, wir konsultieren Leute von außerhalb des Fußballs, die in irgendwie in wissenschaftlicher, sonstiger Weise irgendwie betrachten und versuchen mal so eine Vision, wie das mit dieser Geschichte weitergehen soll, zu entwerfen. Und damit gehen wir dann auch von mir erstmal so einen Wahlkampf rein und diskutieren die ganze Geschichte. Also das finde ich eigentlich, weil momentan ufert das alles so ein bisschen aus in Deutschland. Also gerade die aktuelle Diskussion an Düsseldorf finde ich völlig daneben, völlig ganz furchtbar, was da stattfindet. Muss ich einfach noch was zu sagen, das liegt mir einfach auf der Zunge. Ich meine, da wird dann höre ich die Kommentare, dass die Stadien für Familien nicht mal sicher wären. Es sind unter anderem Familien gewesen, die in ihrer Begeisterung von Düsseldorf auf den Platz gelaufen sind, gestürmt, als es dann gelaufen sind. Ich war in den 70er, 80er Jahren in den Stadien auch drin und da muss ich sagen, da habe ich wirklich mal Schiss gehabt. beispielsweise als Dortmund-Fan, wie nach Gelsenkirchen fuhr. Aber auch als Dortmund-Fan, wenn die Gelsenkirchen da zu uns kam, da war die Situation in Stadien wirklich brisant. Heute kann davon eigentlich nicht die Rede sein. Und auch was die Bengalos anbelangt, da möchte ich mal daran erinnern, als das Privatfernsehen sich der Fußballübertragung bemächtigte, kann ich mich noch erinnern, über die ersten Einstellungsspiele im Westfalenstadion und die Bengalos auf der Südtribüne mussten die Kamera draufhalten. Da hat man nicht von Gewalttätern gesprochen, sondern gesagt, südländische Stimmung im Westfalenstadion. Also da wurde... Da hat man Vermarktungspolitik mit diesen Geschichten betrieben. Und ich denke, dass wir da, also viel, wir denken mittlerweile in so regulierten Kategorien, alles muss furchtbar reguliert sein. Wir müssen uns immer ganz exakt in bestimmten Regeln bewegen. Also ich betrachte diese aktuelle Diskussion mit absoluter Skepsis, auch um die Ultras, da gibt es auch Schwachköpfe drunter. Wir in Münster haben zwei rivalisierende Ultragruppen, die sich gegenseitig Köpfe anschlagen. Aber wir sprachen eben darüber, beispielsweise Schickeria Bayern München, da wird immer nur erzählt, was sie negativ machen, aber welchen Sozialprodukten, ne, Projekten sie engagiert sind, was sie in Antirassismusarbeit leisten, an Erinnerungspolitik im Verein leisten, aber da wird wieder nicht von geredet. Also da wünschen wir so ein bisschen differenziertere Debatte einfach. Okay, ich würde mal, wenn sozusagen, hat jemand hier nochmal Fragen an das wandelnde Lexikon des Fußballs neben mir? Oder vielleicht eine andere Prognose, wie es hier sozusagen in deutschen Stadien weitergeht, so der deutsche Fußball sich entwickelt? Ja, also so wie Sie es jetzt dargestellt haben, geht es jetzt eigentlich schon so weiter. Oder? Also auch mit den Spielergehältern, wenn jetzt die immer weiter steigen und die Vereine verschulden sich weiter und wird immer mehr Geld reingesteckt? Nein, ich glaube, dass man da einfach davon diskutieren muss, wie das weitergeht. Also, dass es endlos so weitergeht, das glaube ich nicht. Ich habe einfach nur mal gesagt, wie es bisher gelaufen ist, dass viele Sachen, die wir heute diskutieren, eigentlich uralt sind, die immer im Fußball ihren Weg gegeben hat. Und das System irgendwie noch so läuft. Und ich glaube schon, dass man da, ich habe eben gegen die Regulierung gesprochen, aber dass man in bestimmten Weise da schon auch regulierend eingreifen muss, wo ich aber denke, dass so die eigentliche Kraft da, die da einfach einbezogen werden sollte, wären in meines Erachtens die Fans. Also ich glaube, dass sich viele Probleme auch da ein bisschen klären würden, wenn man einfach versucht, so Fans ein größeres Mitspracherecht zu geben, sie irgendwie in Vorstellungen mit einzuarbeiten, man eine ganz andere Anbindung auch da hat. Weil die größte Gefahr sich eintragen darin, dass wenn ein Verein pleite geht, soll er pleite gehen, aber wenn er wirklich nur Scheiße gebaut hat. Aber was mir einfach unter den Nägeln mehr brennt, ist so diese Partizipationsmöglichkeit im Fußball, dass die zusehends irgendwie schwinden und dass man da Strukturen schaffen muss, um das zu gewährleisten. Weil dann kann man auch sagen, okay, das ist ein Community-Projekt, auch der Profiverein ist dann in irgendeiner Weise ein Community-Projekt, der macht Community-Projekte und hat eine gute Verbindung zur Community und hört sich auch der Community an. Dann gibt es sicherlich auch eine größere Rechtfertigung, im einen oder anderen Fall darüber nachzudenken, ob so ein Verein nicht auch mal in eine Notlage gerät oder wenn er ein gutes Vorhaben hat, was der ganze Community nutzt, dann auch öffentliche Subventionen in Anspruch nehmen kann. Aber das sehe ich so im Augenblick, dass da also in den Stadien. Gut, in Dortmund hat man irgendwann mal zurückgefahren, das ist ja zeitweise auch so gewesen, dass man quasi den Fans vorgegeben hat, was auf Südtribüne macht, man hat die vollgeplärt bis zum geht nicht mehr und gar nicht verstanden, dass sie das alle gar nicht brauchen und ihre eigene Inszenierung da irgendwie haben. Oder in puncto, wir sprachen eben vorher veranstaltet über Pressepolitik, wo die Vereine auch immer totalitärer irgendwo werden. Die Interviews von Spielern zensieren, dieses Stadionmagazin, also reine Parteiorgane, sag ich mal, im schlechtesten Sinne sind, etc. Das sind so für mich die interessanten Themen, die man im Profifußball diskutieren muss. Da, ne? Eine Partizipation kann ja nur in ganz wenigen Vereinen noch stattfinden, ne? Weil wir haben ja Aktiengesellschaften, KKGs und was gibt es ja nur noch 8 Vereine in Deutschland, in der ersten Liga. Mhm. Oder die eingetragenen Vereine sind, ne? Wo wirklich das Organ die Mitglieder sind. Also das ist schwierig und gerade auch die öffentliche Debatte gegenüber eingesprochen und statt mit ein? Und wer soll die Stimme der Fans sein? Ja, ist ein großes. Das ist ein natürlich. Das macht ja die Politik, also finde ich, ist ein gesellschaftliches Thema auch, ja. Unser politisches System, sag ich mal, ja. Mitsprache, tu was, mach was. Aber gehört, wird man gehört? Hat man die Chance wirklich gehört zu werden? Also ich finde, ich bin immer überrascht, so welche Pauschalisierungen da nach wie vor so stattfinden, weil ich dachte, das hätten wir eigentlich in Deutschland überwunden, dadurch, dass der Fußball ja so hochfähig, so gesellschaftsfähig geworden ist. Also die wir hatten euch noch jemand in der Diskussion eine Zahl gesagt, wie viele Verletzte es gibt auf dem Oktoberfest in München. Das sind weit mehr als in der ganzen Bundesliga-Saison. Aber keiner sagt, wir verbieten das Oktoberfest in München. Ja, das. Ja, auch was an Gewalttat dann schon irgendwo darunter gemacht wird, aber das ist ein, ich finde das immer wichtig, es ist ein Geschäft, aber ich finde, es ist ein. Aber das ist das Problem, das heißt, sie auch in der Gesellschaft, bei uns in der Politik, in der normalen Politik, macht, also sitzen Leute oben und die entscheiden über die Mehrheit und das ist immer machtlos, meiner Meinung nach, oder wird es. Ich sehe da momentan auch gar keinen Ausweg, weil es schaukelt sich hoch. Die ganzen Medien schlagen in eine Kerbe, dann auch gerade, wenn es dann um so eine Düsseldorf-Geschichte geht. Eine Kerbe? Welche Möglichkeiten gibt es dafür, mit einfachen Kern oder? Ich denke, dass man bei dieser öffentlichen Debatte halt aufpassen muss, dass man halt selber nicht diese Moral Panic halt auch irgendwie mitmacht, weil nur weil in den letzten anderthalb Jahren viel mehr auch über Gewalt oder Pyrotechnik nur berichtet wird in den Medien, heißt es ja nicht, dass es zugenommen hat. Es wird halt einfach nur mehr berichtet. Und ich glaube, was man halt von einem vernünftigen Standpunkt aus machen kann, ist, um dem auch entgegenzuwirken, dass da eben so Populisten wie Polizeigewerkschaft, eben sich so besonders nach vorne spielen, wie es ja jetzt eigentlich nach der Düsseldorf-Sache ist. Wenn man versucht, eben gerade diese positiven Potenziale von aktiver Fankultur zum Beispiel stark zu machen, also dass eben Jugendliche darüber lernen, wie sich einbringen können, wie sich engagieren können, aber eben auch auf so eine Sache verweist wie den Fankongress, den es halt erst vor einem halben Jahr gab und der halt eigentlich gezeigt hat, dass diese Fankultur total aktiv ist und total eigentlich auch die Gesellschaft beleben kann an einem bestimmten Punkt. Oder nur eine Kampagnenarbeit. Ja, auch das, man ist aber erstaunt, viele wissen das ja gar nicht, wie viele Fanclubs in irgendeiner Weise karitativ tätig sind. In irgendeiner Weise, dass sie ihren Kindergarten unterstützen, oder Behindertenwerkstatt unterstützen oder ich weiß nicht was alles. Das ist ja enorm. Also das ist aber gemeinhin überhaupt nicht bekannt, sondern es ist, also in bestimmten Kreisen jedenfalls nicht, sondern es hilft nach wie vor diese etwas pauschalisierende Sichtweise von Fußballfans, und das finde ich irre vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Aufwertung des Spiels und auch der Veränderung im Publikum, die dann in den letzten zwei Dekaden stattgefunden hat, dass es nach wie vor, dass es plötzlich jetzt nach so einer Düsseldorf-Sache wieder völlig funktioniert und man da Diskussionen auch hat mit den Menschen, wo man denkt, mein Gott, ich dachte, wir sind da längst drüber weg. Was man auch mal meine Generation sagen muss, mal zu jemandem sagen muss, du bist auch mal jung gewesen. Vielleicht nochmal eine Frage, wo du die Rolle siehst vom Rotsport, den es ja in der Weimarer Republik gab und wenn man es auch heute vielleicht ein Stück weit übertragen will, vielleicht so dieses Konzept der bunten Ligen oder eben dieses Genkonzept, was ja auch noch Thema ist bei der Reihe, mit den roten Sternen, also quasi Sport von links zu besetzen. Aber das finde ich jetzt, also der rote, soweit ich weiß, der roten Sternverein, aber normal liegen im Betrieb eingebaut. Ne? Da gab es ja in Leipzig, ne? Ich bin, ja, das ist ja damals in der Weimarer Republik anders gewesen. Das hatte ich eben noch so vergessen zu erwähnen, dass wir in Weimar eine völlig andere Organisationsstruktur hatten als heute. Da gab es eben nicht nur den DFB. Der DFB hat diese Monopolposition erst 33 bekommen durch den Verbot von katholischer Sportbewegung und den beiden Arbeitersportorganisationen und bloß interessant ist da, wie sich die Arbeiter eigentlich dazu verhalten haben. Also dieser Arbeiterturnen- und Sportbund hat eine Mitgliedschaft gehabt von 738.000 muss man sich überlegen, 738.000. Die kommunistische Rote Sportanheit hat einen von 200.000 gehabt und der DJK von 230.000, katholische Sportbewegung. Dazu kam nur die jüdische Sportbewegung, die aber relativ klein war. Das heißt, über eine Million war nicht im DFB organisiert, nicht im herkömmlichen Mainstream-Sportbetrieb, sondern weltanschaulich organisiert. Wobei der bei den Fußballern, oder beim, der ATSB hieß ja zunächst nur Arbeiter-Turnbund. Also man war zum Teil in der Haltung zum Sport gar nicht so weit fern von der konservativen deutschen Turnerschaft. Dann hieß aber eben ab 1920 dann Arbeiter-Turn- und Sportbund. Man nahm eben die Sportspiele mit auf und dann im Fußball und hat immer 137.000 Fußballer gezählt, die also nicht im DFB waren, sondern in den 8.000 ATSB-Mannschaften spielten, in eigenen Ligen dann zum Teil. Aber das heißt, die Masse der Arbeiter beim Blick hat sich dem bürgerlichen Sport zugewandt. Also man sagt, man schätzt, dass ein Drittel der linkswählenden Fußballer in ATSB-Vereinen waren und zwei Drittel bei Schalke 04, Borussia Dortmund oder weiß ich was wo. Und das ist, wenn man sich anguckt, was die Hintergründe sind, war einer sicherlich der, dass in dem sehr stressigen Alltag man nicht beim Fußball, ich sag mal so platt, noch politisieren wollte, sondern einfach spielen wollte. Dann der Wettkampfbetrieb, der im Wesentlichen ausgebildet war im bürgerlichen Sportbetrieb. Also die Arbeitersportbewegung hat damals, was meines Erachtens ein bisschen so Fehler waren, die, um kein falsches Heldentum zu provozieren, hat man dann in Spielberichten die Namen, hat man gesagt, der Stürmer mit der Nummer 9 schoss drei Tore im Spiel. Man hat also nicht die Namen genannt von diesen Spielern. Und natürlich, das ist nun allzu menschlich, möchte man auch mal erzählt, da in der Öffentlichkeit da stehen und dann auch genannt werden. Da hat der bürgerliche Sport natürlich über bessere Sportanlagen auch verfügt als der Arbeitersport häufig und die Möglichkeit des Geldverdienens. Die ATSB-Vereine oder die Vereine der Roten Sportanheit haben ja nicht die Möglichkeit geboten, jetzt dem Alltag unter Tage zu entfliehen, als Bergarbeiter oder im Stahlwerk zu entfliehen und stattdessen einen Lebensunterhalt mit Fußball zu bestreiten. Das, also sie haben, eben, was ihre Haltung zum Profisport anbelangt, waren sie nicht weit entfernt von der konservativen Haltung einer DFB-Funktionäre. Sie haben das anders begründet dann, also nicht so wie sie oder auch der deutschen Turnerschaft. Und es hat deswegen auch immer Beispiele gegeben von prominenten, guten Arbeiterfußballern, die dann im bürgerlichen Sportbetrieb gewechselt sind, wie der Vater von Uwe Seeler, der von Lorbeer 08, das war so ein ATSB-Verein, in Hamburg dann zum Hamburger SV gewechselt ist, oder der Onkel von Franz Beckenbauer, der auch von einem Arbeiter-Sportverein in München gewechselt ist, dann zum FC Bayern München, aber auch, weil er in einer sozialen Notlage war und er bei den Bayern eben damals schon Geld verdienen konnte. Also ich denke, dass man diese Struktur werden wir ja nicht wieder kriegen. Das hat man auch noch 45, hat man das auch von sozialdemokratischer Seite ja nicht wieder aufgenommen. Weil man hat gesagt, wir haben jetzt diese Dachverbandsstruktur und fertig aus. Wir sind in diesem bürgerlichen Sportbetrieb drin. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja Roter Stern Leipzig, welche Liga spielen die? Bezirksliga so drin. Also ich persönlich, wir haben das ja jetzt bei uns im Westen, wir haben in Münster die bunte Liga, aber das ist glaube ich noch was ganz anderes, weil die bunte Liga ist ja, die nehmen ja auch nicht am Sportbetrieb, also die haben ihre eine Liga, ne? Da, ich glaube, die haben sogar jetzt zwei Spielklassen sogar in Münster mittlerweile, mit ihren eigenen Regeln, wie beispielsweise Fußball, technisch schlechte Spieler in blauen Fußballschuhen dürfen ausgelacht werden und sowas, was ich sehr sympathisch finde. Und aber die haben jetzt nicht das Ziel, ja irgendwie von der Kreisliga in der Bezirks- und Landesliga und so weiter aufzusteigen. Das haben sie ja nicht. Und ich meine, ich finde Leipzig für uns einfach ist ein bunter Fleck und finde eine interessante Geschichte. Also ja. Also gerade für mal auch wieder aus dieser beschissenen Westsicht, weil unsere Ostsicht ist nun mal nicht positiv. Und wenn wir dann sowas hören, da gibt es sowas wie Roter Stern Leipzig, dann sagen wir, das ist doch schön. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Da hinten. Gründung auch gegen Kommerzialisierung, gegen den modernen Fußball. Für ihre Notlage heraus, dass der Verein insolvent war, aber gleichzeitig hat man das nicht wenden können. was Hooligans und Rechte sind, zumindest zu einem großen Teil, der so ein Gegenmodell ist, auch von rechts. Ja, ja, das ist. Also da ist, wir hatten ja über Red Bull gesprochen, das ist dann so, dass dann mancher wahrscheinlich sagt, bei dieser politisch besetzten, wobei ich finde Roter Stern, ich sage mal einfach, ich finde Roter Stern als Korrektiv genau gegenüber den Tendenzen, die wir sonst mitbekommen, ich finde das einfach gut und das sind Vereine, die man offener zu bekennen und so ist das jetzt. Und, das, und ich finde das aber auch gut und deswegen wirkt das ja eigentlich auch nur, dass er in diesem, in Anführungsstrichen, normalen bürgerlichen Sportbetrieb drin ist. Also deswegen ist ja, ne, verfolgen wir Roter Stern. Wenn wir so hören würden, da ist ein Verein, Roter Stern, Belgrad hätte ich vorhin gesagt, Leipzig, der in der bunten Liga irgendwo spielt, da in der Freizeitliga in Leipzig, dann würde es wahrscheinlich nur halbwegs so interessieren. Da, ne? Aber das ist, glaube ich, so eine, eben so dieses Vakuum, wo dann so ein Verein wie Red Bull da in Leipzig sich in diesem Stadion da breit machen kann. Ne? Und also ich fand das mit Leipzig, ich habe dann auch auf dem Weg, was die Österreichische Zeitschrift Ballester, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ist eine sehr gute Zeitung. Die haben ja mal so eine, ich fand ja auch interessant, dass sie das als Österreich gemacht haben, eine Schwerpunktnummer gemacht zum Ostfußball und einen großen Artikel auch über Leipzig drin. Und also wenn man diese ganzen Spaltungen, was ich was da verfolgt, dann muss man erstmal so ein Blatt nehmen und das aufzeichnen, um am Ende dann noch durchzuschauen durch diese ganze Geschichte.